Heute sprechen wir über die Evolution des Handgepäcks. Das ist ja toll. Kann man dazu auch tanzen? Vielleicht, aber man kann es nachlesen, nämlich im ARD-Videotext auf Seite 137. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, ja, passend zur Fußball-EM, der gern so wäre wie Ronaldo, Cristiano Ronaldo natürlich. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank erstmal Stefan da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 141. Ausgabe. Irgendwas ist doch immer der Meiste Berlin Podcast. Heute an diesem wunderschönen 26. Juni 2024 und heute haben wir ihn wieder dabei, den Mitarbeiter des Monats. Hallo Marc. Achso, warte mal. Nee. Er ist nicht unser Mitarbeiter des Monats, ne? Ja, für seine Firma. Also. Ja, also wenn ich mal eine Firma gründe, würde ich Marc einstellen. Okay, genau. Dem ist Arbeit ja offenbar wichtiger als Podcast. Ja, hat ja was Positives. Nein, also. Ja, nicht für uns. Nee. Marc war letztes Mal ja nicht dabei, deswegen Grüße nochmal an Johannes. Und heute haben wir uns so auf den Urlaubsbericht von ihm gefreut. Der kommt vielleicht noch, weil Marc ist noch auf Arbeit, verspätet sich ein bisschen. Wir haben gesagt, Marc, du hast eine Chance. Lauf! Nein. Und er arbeitet nicht weit von hier. Wo genau, verraten wir nicht. Aber wir sind guter Dinge, dass er noch kommt und dann uns berichten kann, wie sein Urlaub war. Vielleicht will er einfach mitten in die Podcast-Sendung reinplatzen, braun gebrannt. Der will diesen großen Auftritt haben. Richtig, genau. Richtig. Ich weiß ja, dass er ein bestimmtes Thema ansprechen will. Vielleicht ist es ihm ja zum Kopf gestiegen und er will einfach hier erscheinen. Ja, da müssen wir so einen Hall so irgendwie einspielen oder so. Weiß Hallo, ich nicht. Marc. Genau. Also, Marc kommt auf jeden Fall, er wird den Podcast crashen, sagt man. Ja. Also für alle, die Marc hören wollen, ihr könnt vorspulen. Einfach dranbleiben. Wir haben bis dahin natürlich auch noch gute Dinge. Wir freuen uns natürlich, wenn Marc nicht so lange braucht. Wir kriegen es aber hin. Versprochen. Okay. Alles klar, dann lass uns die Formalitäten hier noch klären. Ja. Wir sind mal wieder in Berlin unterwegs. Oh ja. Und wir haben uns heute... Ihr hört es so leicht. Ist es links oder rechts? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich muss es ja umdrehen. Vom Zuhörer rechts. Ja. Ist zu hören ein Brunnen. Das liegt einfach daran. Wir sind im Invalidenpark. Richtig. Und das Geplätscher neben uns ist der, ja, wie nennt man den, Invalidenbrunnen? Ja. Ich glaube, ja, Mauerbrunnen, Invalidenbrunnen. Ich glaube, der hat gar keinen richtigen Namen. Ja, der Invalidenpark in Mitte, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Du bist gelaufen vom Hauptbahnhof? Ja, ich bin vorbeigelaufen sogar am Hamburger Bahnhof. Am Hamburger Bahnhof, sehr gut. Ja, ist auch ein ehemaliger Bahnhof. Warum heißt der Hamburger Bahnhof? Weil das die Station Richtung Norden war, Richtung Hamburg. Richtig. Ich habe gesehen, den kann man besuchen. Ich war selber noch nicht da. Ich wollte es mir jetzt mal anschauen im Nachgang. Da ist irgendwas Berlin Beats, Electronic Music, keine Ahnung. Oh. Ich wollte es mal checken, was da ist. Und wir empfehlen euch die passende Podcast-Folge dazu, denn wir hatten schon mal das Thema dieser Bahnhöfe von früher. Da haben wir über Berlin gesprochen, ne? Genau. Da ging es darum, dass Berlin aussieht wie ein richtiges Menschenherz und auch so tickt. Geile Folge. Ja, ich höre mir die wirklich regelmäßig an. Okay. Oh, warte mal, mir meine Nase. Ja, okay. Das sieht man ja zum Glück. Was hier auch in der Nähe ist, bevor wir zum Invalidenpark kommen, ist die Charité. Und zwar das alte Charité-Gelände, was ihr vielleicht aus der ARD-ZDF-Serie Charité kennt. Ja. Genau. Ist auch eine schöne Ausstellung drin für alle, die es gern etwas kurioser mögen. Ich musste mich tatsächlich bei dieser Ausstellung ans offene Fenster stellen und Luft holen. Ist es so? Weil mir schon ein bisschen schlecht geworden ist von dem, was da ausgestellt wurde. Echt, ja? Ja. Krass. Ja, das sind so Reagenzgläser mit... Und Leichen? Nee, Leichen nicht, aber schon tote... Sind tote nicht Embryonen Leichen? Und so. Ach so, mit Missbildung. Drei Köpfe, sieben Ohren, keine Ahnung. Also nichts für schwache Nerven. Nichts für schwache Nerven. Wenn du noch gut schlafen willst, danach lieber nicht hingehen. Genau, aber es gibt ja Leute, die stehen auf sowas. Ja. Ja, also Hauptbahnhof Charité, alles hier in der Nähe, Hamburger Invalidenstraße. Und hier ist das Sozialgericht. Ja. Einige von euch werden es kennen. Nein, ich weiß nicht. Oh, ein Mann mit Fahrrad. Ich bin ja fasziniert. Also pünktlicher als ein Maurer. Wow. Herzlich willkommen zur Folge 141. Genau. Auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute wie immer mit dabei Marc mit Fahrrad. Da kommt er rein. Hallo, ruhig. Oder du musst rumkommen. Genau, weil hier ist das Mikro. Ja. Mensch, wir dachten... Ja, okay. Ich komme erstmal aus dem Auf. Ja. Setz dich. Ja, ich hatte noch weitere Hubschrauber-Einsatz. Marc kam mit dem Hubschrauber. Ja, ja. Hallo Marc. Hallo Stefan. Da ist der Urlauber. Mensch, wir haben gerade angefangen, wir haben keine 5 Minuten hinter uns. Oh, ein Polizeihubschrauber. Ja. Nein? Meinst du, das ist Polizei? Ja, schwarz. Das sieht mir sehr nach Bundeskanzler Scholz aus. Der springt jetzt hier runter. Warte, ich sag's dir gleich genau. Mann, hier ist was los. Schöne Ecke. Gut. Ja, Marc. Scheint nämlich eine App zu haben, auf der man den genauen Standort exakt dieses Bundeskanzlerhubschraubers ablesen kann. Nein, ich habe eine App, in der man den genauen Standort von Olaf Scholz prüfen kann. Das ist ja noch besser. Stalke Olaf Scholz App. Aber ich muss dir sagen, dieser Hubschrauber überquert Berlin illegal. Der hat nämlich seinen Squawk nicht an. Es ist nicht zu erkennen, wer er ist. Okay, verstehe. In anderen Ländern wird sowas vom Himmel geholt. Naja, egal. Na, wollen wir es mal jetzt nicht hoffen? Nee. Weil wir wollen ja in Ruhe unseren Podcast aufnehmen. Genau, wir können Lärm jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ja. Mach, zieh dich doch erstmal aus. Apropos in Ruhe. Ausziehen. Bitte Entschuldige, bitte, aber so viel habe ich heute eh nicht an. Nee. Warte mal, bleib da sitzen. Weil wir sind ja mitten im Hochsommer. Es sind mal 3 Tage richtiger Sommer, während René noch die Kamera für YouTube prüft. Ja, es ist wahnsinnig warm. Hier hin? Einen halben Sitz. Ja, einen halben Sitz rüber. Stopp. Regieanweisung. Ja, geil. Und geil. Jetzt bin ich nämlich voll im Bild und alleine. Und alleine vor allem. So muss sein. Ja, perfekt. So, ja, schön, dass ich es noch geschafft habe. Ja, wir freuen uns auch. Das war wirklich eine knappe Schön Nummer mal heute. Durchatmen. Genau, hol mal tief Luft. Dann erzählen wir dir eigentlich erstmal, wo du hier gelandet bist. Du bist im Invalidenpark. Ja, der Invalidenpark ist ein ehemaliger Nutzgarten des Invalidenhauses. Heißt das Invalidenkrankenhaus? Nein, das heißt nur Invalidenhaus. Für Kriegsopfer versorgte. Kriegsversehrte aus dem Ersten Weltkrieg, nehme ich an. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt sitzen wir hier in diesem zubetonierten Garten mit einem Stück Brunnen. Über den haben wir schon gesprochen. Die halb versunkene Mauer. Genau, die versunkene Mauer. Es hat mehrere Begriffe, ne? Ja, also man sagt, es ist die Berliner Mauer. Berliner Mauer. Aber es ist auch ein bisschen was anderes noch. Irgend so eine Kirchmauer, die hier mal war oder so, ne? Ja. Lest euch den Wikipedia-Artikel bitte selber durch. Stefan verlinkt ihn. Was ich interessant fand, dass es erst ab, ich glaube, 1992 wurde das Ganze hier zu einem richtigen Park und das Denkmal aufgebaut, weil zu DDR-Zeiten war das hier eine verkommene Wiese. Wie einiges. Wo irgendwie waren es die Grenzer, die ihre Autos geparkt haben? Ach ja, richtig, du hast recht. So hier standen die, Richtung, vom Grenzkommando standen hier die Fahrzeuge und ein paar Baracken. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Kannst du dich dran erinnern? Wirklich? Ja, habe ich ja gelesen im Wikipedia. Ach so, ich dachte, du hast es sich. Leider kein Zeugenbericht heute. Und wir dachten natürlich bei dem Wetter, also bei 31 Grad in Berlin, suchen wir uns was, wo ein bisschen Wasser in der Nähe ist. Das ist immer ganz gut. Ja, da geht die Nervosität dann ein. Nimmt der noch auf? Ja. Ja, Marc ist zuständig für den Ton, muss immer gucken. Ich bin zuständig fürs Bild, muss immer gucken. Und Stefan, der sitzt hier und langweilt sich. Ich bin ja eigentlich hauptsächlich zuständig für den Blödsinn. Aber so. Ach so, ja, der kommt ja auch gleich. Der, der Blödsinn, der hier stattgefunden hat, übrigens regelmäßig, war Fridays for Future Demo. Richtig. Aha. Habe ich Blödsinn gesagt? Das meine ich natürlich nicht so. Nicht wertend. Nee, das meine ich wirklich nicht wertend. Es ist eine gute Sache. Ja. Alles, was die Zukunft betrifft. Das hat man dann öfter bei den Demos gesehen. Und vielleicht hat man im Hintergrund dann auch diese Mauer gesehen, diese versunkene Mauer. Und es gibt einen Film, der mit einer Szene beginnt, wo man das sieht. Aha. Hast du es gemerkt? Nein. War es ein Kinofilm? Ich weiß nicht, ob es ein Kinofilm mit. War es mit B irgendwas? Suchen wir nochmal schnell raus, René. Ich weiß es nicht. Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben. Ich habe Handyverbot. Marc hat sein Handy in der Hand. Ich such's mal raus. Ja, ich sag's Stefan sucht's raus, in der Zeit erzählen wir Witze. Also in der Zeit kann ich erstmal Folgendes zum Besten geben, nämlich, wo andere Podcasts mittlerweile verkünden, dass es jetzt die letzte Sendung wäre vor ihrer Sommerpause, verkünden wir stattdessen, sowas wie Sommerpause kennen wir ja nicht. Nee. Also wir ziehen weiter durch, uns hört ihr nach wie vor wie mal aus einer Maschine produziert alle 2 Wochen alle den meisten Berlin-Podcast. Den meisten Berlin-Podcast. So. Ja. Richtig. Und da Stefan immer noch beschäftigt ist. Wir nennen ihn auch den Maschinen-Podcast. Maschine 1. Bist du schon fertig mit Recherchieren? Nein. Dann wird Maschine 3 nochmal einspringen. Warte mal. Ja, spring du mal ein. Und genau. Ich möchte nämlich grüßen. Oh ja, gerne. Und grüßen featuren quasi. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Nach etlichen Jahren des Widerstrebens habe ich mich doch dazu durchgerungen, mit Tina mal einen Tanzkurs zu belegen. Oh. Und Tina wusste, da gibt es so einen Trendtanz, der nennt sich Disco Fox, den kann man zu fast allem im Viervierteltakt irgendwie tanzen. Und das wäre doch mal was man gemeinsam machen könnte, etc. Und bei uns in Neukölln, da gibt es das Tanzstudio im Süden. Und das möchte ich hier ganz explizit einfach mal grüßen, weil nicht nur der Chef Stefan Baumann und unsere Übungsleiterin, also quasi die Lehrerin Melanie Leven, bei der wir dann tanzen und die es uns alles beibringt, fühlen wir uns wahnsinnig gut aufgehoben, sondern das ist dort nicht nur preiswert, sondern auch irgendwie sehr, sehr familiär und also ich bin voll des Lobes. Ich finde das ganz toll und zwar so toll, dass wir nach den 10 Stunden für den Anfängerkurs haben wir sofort gesagt... 10 weitere. Jetzt mal genau, Profikurs. Jetzt gibt es gleich 10 weitere, jetzt machen wir gleich noch den fortgeschrittenen Kurs. Ah. Da sind wir auch schon bei, da haben wir auch schon 2. Okay, warte ganz kurz an dieser Stelle. Hallo Tanzstudio aus dem Süden. Ja. Schöne Grüße von einem hoffnungslosen Fall. Ja. Nein, die Hoffnung stirbt dazu. Und warte, ich habe auch noch eine kurze Zwischenfrage, die wird jetzt allen brennt unter den Nägeln... sitzen. Disco Fox, ist das dieser Tanz, wo man dann so mit dem Finger in den Himmel zeigt und dann so bei so auftritt? So eine. Ist das Disco Fox? Nein. Oder ist das Disco nicht, dass ich wüsste. Okay. Aber ich habe lernen müssen, dass viele Tänze haben so unfassbar viele Figuren. Hm. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl. Auch. Ja, ja. Das kann man eine vormachen? Ein einzelnes Leben scheint dafür kaum auszureichen, um sämtliche Figuren aller Tänze jemals nicht nur zu kennen, sondern auch zu beherrschen. Okay. Aber Marc, aber so lange bin ich vielleicht noch nicht dabei, um das beurteilen zu können. Du hast gerade erzählt, du hast 10 Stunden Einsteigerkurs hinter dir. Das heißt, du bist jetzt schon auf einem moderaten Level. Ja. Wir haben ja Kamera dabei. Wir könnten jetzt einfach aus dem Bild rutschen und kannst in unsere Wiese. Kannst du nicht einfach mal irgendeine Figur vortanzen? Das ist deine Chance, berühmt zu werden. Das ist nicht nur deine Chance, berühmt zu werden, das ist auch die Chance, dass unsere Podcast-Zuhörer alle auf YouTube gehen, um sich das jetzt reinzuziehen. Dann explodiert YouTube. Ja. Das ist ja ganz toll hier so ohne Tanzpartnerin. Jetzt bereut Marc, dass er sich so beeilt hat. Kannst du dir die nicht einfach vorstellen? Nein. Nee. Das Ding ist wir ja auch der, von der Straße der Herr, da drüben sitzt jemand. Der Herr macht meistens in vielen Fällen quasi den Grundschritt und gibt nur an durch Armbewegungen und seine Spannung in der Haltung gibt er an, wo die Dame dann hinzutanzen hat. Mhm. Okay. Und er bleibt bei seinem Grundschnitt. Schritt. Okay. Das reicht noch nicht ganz, um mir das vorzustellen. Ich weiß, wie Walzer geht. Wie unterscheidet sich Disco Fox von Walzer? Also in der Bewegung, berührt man sich? Schon. Macht man mit der Hüfte so vielleicht? Oder nein. Gar nicht? Disco Fox hört sich völlig fesch an. Ja, das hört sich, ist auch eine fesche Nummer. Vielleicht sollten wir mal dort eine Folge aufzeichnen. Wir hatten den Plan, während Marc tanzt, dann eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Aber ich weiß nicht, ob das so podcast-tauglich ist. Ob das praktikabel ist. Weil wenn Marc das da jetzt nicht mal erklären kann... Da wird natürlich auch ordentlich Musik gespielt und auch nicht allzu leise. Ich glaube, das ist nicht so. Aber lasst mich lieber gerne nochmal zurückkommen. Komm zurück. Also, wir haben festgestellt, das Tanzstudio im Süden hat auch eine eigene Website. Das werden wir gerne verlinken in unseren Shownotes. Wem das noch zu viel ist oder nicht konkret genug ist, Buschkrugallee 103 in Neukölln. Dort findet man sie, direkt an der Hauptstraße, an dieser Buschkrugallee. Es gibt dort auch nicht nur die einzelnen Tanzkurse, die sehr preiswert sind. Wir sind zum Beispiel jetzt mit 4 anderen Paaren in dem einen Kurs. Ist also alles überschaubar. Da steht auch, habe ich das Gefühl, eher der Spaß im Vordergrund und das Miteinander, als dass man da jetzt wirklich militärisch die Sachen durchexerziert. Aber ich nehme an, das liegt an jedem selber, wie er sich da einbringt. Also wir haben da auf jeden Fall Mörder viel Spaß dran. Und das liegt, wie gesagt, an den anderen Tanzpaaren und auch an dem... Also eine gute Truppe. Ja, ja, an den wundervollen Mitarbeitern. Aber für die Schüchternen unter uns, man bleibt bei seinem eigenen Tanzpartner. Die Frage wollte ich auch gerade fragen. Oder tauscht man da? Nein, man bleibt bei seinem eigenen Tanzpartner. Ja. Man hätte, dazu kann ich nicht so viel sagen. Was sich da ergibt sich dort. ja, es wird demnächst eine Situation geben, wo ich mit Tina zwar hingehe, aber sie wird nicht tanzen können. Aha. Und da weiß ich auch noch nicht, wie wir das dann irgendwie lösen. Entweder sitzen wir beide da und gucken uns das dann einfach nur an Also wir haben ja gerade festgestellt, dass du nicht in der Lage bist, dir deinen Tanzpartner vorzustellen. Also wird das wohl eine Sitzsession für euch beide. Lasst euch mal überraschen. Genau. Auf jeden Fall an alle Interessierten, ob es um Gesellschaftstanz geht, Trendtänze, Kindertanz, Jazzdance, Hochzeiten oder Privatstunden. Das Tanzstudio im Süden. Und damit soll das Thema vorerst hier wieder zugemacht werden. Nochmal vielen, vielen Dank. So viele Infos. Ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Tanzschule aus dem Süden schon seit 10 Jahren. Ja. Dank Marc. Danke für diese lebhafte Shoutout. Beschreibung. Genau. Und ich kann natürlich noch was aus meinem Privatleben dazu beitragen. Ui. Aha. Ich habe nämlich als Kind auch getanzt. Oh. Ja, als Kind waren wir in so einem Tanzkurs, kann mich sehr erinnern. Mhm. Und die zum Beispiel Polka. Kannst du Polka tanzen? Hast du Nein. das gelernt? Nein. Nein? Nein. Kann ich auch nicht mehr. Kannst du es auch nicht mehr? Nee. Ist schon zu lange her. Bin ja schon erwachsen mittlerweile. Ach ja, die einen sagen so, die anderen so. Genau. Also ich war auch schon mal auf der Tanzschule. Ja? Ja. Und? Hat das Essen geschmeckt? Nee, für eine Hochzeit. Ah. Und da haben wir zusammen mit dem Hochzeitspaar, das wollte so die Gäste überraschen, haben wir so eine Tanzchoreo einstudiert. Schön. Und es war sehr unterhaltsam. Es war sehr, sehr lustig gewesen. Das ist ein gutes Stichwort, weil auf einer Hochzeit ist es ja immer so, dass das Brautpaar vorher wochenlang übt und vielleicht auch manchmal in so eine Tanzschule geht. Ja, ja. Stimmt, ne? Also ich habe ja auch schon mal geheiratet, aber ich war nicht auf einer Tanzschule. Ich habe das auf YouTube gemacht. Hä? Mit YouTube. Okay. Manch einer ist so ein Autodidakt. Ey, du musst mich doch tanzen gesehen haben. Du warst ja auch natürlich. Da. Ja. Und wie fandest du es? War gut. Ohne Tanzschule. Ja, gut. Ja. Ja. Ey, Naturtalent, ne? Naja. Ja, man hat ja meist dann so sein Lieblingslied und dann tanzt das Paar, ne? Also, weil ich überlege gerade, in welcher Situation, außer so jetzt wie Marc, gab es irgendwie einen Anlass, dass ihr wo tanzt ihr dann eigentlich, wenn ihr das beherrscht? Sagt ihr, zu Hause steht, ihr sitzt auf der Couch, sagt euch auch, jetzt lass mal tanzen. Oder? Ja, nee, tatsächlich auf Partys, was ich Sommerfest oder so. Es wird dann doch ein bisschen mehr Schlager gespielt, als man so annimmt. Und da ist Disco Fox geeignet für. Und da ist Disco Fox eigentlich immer für geeignet. Ich sag nur, wenn irgendwo Roland Kaiser läuft, dann sind meine Tina und ich eigentlich nicht zu halten. René schreibt sich's auch. Ich schreibe mir auf Disco Fox, weil ich werde das recherchieren. Ja. Ja. Disco Fox. Und wir hatten ja in der letzten Folge, wo Marc nicht dabei war, hatten wir ja Marie Reim, ne? Ich glaube, du erinnerst dich, René? Ich erinnere mich, ja. Genau. Also Schlager ist total angesagt. Allgegenwärtig. Stefan ist da mit dabei. Ja, ja, ich auch. Siehst du? Ich sitze auf dem Stuhl und schunkel mit der Hüfte, mit der Schulter. Genau. Zuck's mit dem Auge kurz. Ach ja. Was sind das immer für schöne Momente, wenn man zu so einem Schlagerkonzert geht und der Interpret vorne, der brüllt ins Mikrofon, ihr dürft gerne mitschunkeln, aber nicht alle, nur jeder Zweite. Ganz herrlich. Aber wenn wir schon bei der letzten Sendung sind, ich habe mir die angehört und meine allerherzigsten Grüße gehen raus an Hannes, der mich letzte Folge wirklich äußerst würdig vertreten hat. Eine mega Performance. Hannes, du gehörst definitiv vor das Mikrofon. Ja. Hier ist leider kein Platz mehr. Es wird Zeit, dass du wieder Podcast machst. Entweder im alten Rahmen oder in einem neuen Rahmen. Ich persönlich würde es mir wünschen. Vielleicht machen auch wir beide was zusammen. Wer kann das sagen? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall Hannes-Fan. Wenn du so anfängst, dann kannst du dann geh noch zu Hannes. Dann geh doch zu Hannes. Ja. War das ein Antrag an Hannes? Alles klar. Damit heißt es herzlich willkommen zu, irgendwas doch immer. Heute zu Gast ein Podcaster aus der zu Bad Verzettel-Fraktion. Genau. Hallo Marc. Ja, hallo René. Sag mal, bist du eigentlich heute so aufgeregt? Du musst auch mal ein bisschen durch. Also, okay. Also, wieder da bist. Ich mache tatsächlich was mich jetzt so ein bisschen runterbringt. Oh. Und zwar habe ich ja seit einiger Zeit das Glück, ein Beet in einem Garten zu haben, in so einem Gemeinschaftsgarten. Und ich sag dir, also ich habe schon so zu Hause mit Blumentöpfen und so viel gemacht und es macht echt Spaß und ich habe jetzt aber das erste Mal die Möglichkeit, auch so Bohnen, Zucchinis, Tomaten, Erdbeeren anzupflanzen. Und es ist richtig cool. Also ist richtig, richtig cool. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich was richtig Spannendes entdeckt. Und zwar der größte Feind des Gärtners ist? Die Schnecke. Richtig. Ja, Schnecken sind sehr, sehr verbreitet aktuell. Jetzt habe ich neulich aber im Garten, weil es so viel regnet, ne, habe ich eine Schnecke, also wir alle Paprikapflanzen, die sind da weggefressen. Die sind ja groß. Ja, und die sehen scheiße aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden wirklich von diesen Nacktschnecken. So, die anderen so. Da habe ich neulich im Garten an einer Gießkanne eine Schnecke gesehen, die war gestreift. Ja. Und es ist tatsächlich... Käferschnecke. Nein, der Tigerschnegel. Ja, ja. Und ich habe recherchiert, der Tigerschnegel frisst die das Gelege der normalen Nacktschnecke und ist deswegen ein Freund des Gärtners. Und er frisst, glaube ich, auch Schnecken an sich. Ja, aber fand ich super spannend, weil das ist eine Nacktschnecke mit einem kleinen Panzer hinten auf dem Rücken. Ja, ist jetzt kein Häuschen, ne, sondern das ist wirklich, du siehst von weit sieht aus wie eine Nacktschnecke, aber vom Nahen denkst du, ah, der hat so ein kleines Lederkäppchen. Er hat eine sehr hübsche Zeichnung auf dem Rücken. Das kommt noch dazu. Und wenn man die anfasst, dann merkt man, an der Stelle ist es nicht ganz so schleimig. Ja. Und was wir jetzt in unserem Garten auch gemacht haben, und das würde ich auch noch erzählen, wir haben einen Lehmofen gebaut. Ah ja. Was sehr spannend und interessant war, weil ich bin dem Handwerk ja nicht so zugeneigt. Das heißt, ich habe das jetzt zwangsläufig mitgemacht und es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die erste Pizza aus diesem Ofen. Mm. Und an der Stelle Shoutout, wenn wir heute ist eine Shoutout-Folge, an Jennifer oder Jenny von DIY Natural Home, also BIY-natural-home.com. Die baut in Berlin und Umland, vielleicht sogar deutschlandweit, Lehmöfen, Lehmhütten, macht so Workshops und so, war super interessant gewesen. Das Endergebnis war, dass wir jetzt einen Lehmofen im Garten stehen haben. Genau. Und ich freue mich schon auf die erste Verwendung. Ja. Wann auch immer ihr etwas mit Lehm zu tun habt, call Jennifer. Richtig. Genau. Wir nennen sie auch die Lehmtante. Nein, war wirklich geil. Ich wollte jetzt aber noch ein bisschen Zusatzcontent für die unter euch, die YouTube benutzen können. Die sehen jetzt den Tigerschnägel. Ich halte es in die Kamera, falls noch nicht rübergekommen ist. Manche unserer Folgen sind auch auf YouTube. Ja. Alle Links dazu unter berlin-podcast.de. Genau. Tigerschnägel, geil. Gucken wir nochmal von nah an. Richtig geil. Also. Aber merkst du die Synergien, die wir hier schaffen können? Ja, der Überleitung du hast einen Garten. Achso. Marc tanzt und wir essen Pizza. Ja, das kann man. Nein, es geht tatsächlich noch besser, weil das ist gar nicht abgesprochen, aber so eine Mörderüberleitung dazu, dass ich berichten wollte, Tina und ich, wir haben uns jetzt. Gartenmark. Ganz genau. Wir haben uns dazu durchgerungen, jetzt eine Kleingartenparzelle haben zu wollen. Ja. Also richtig mit Hütte? Ja. Ja, geil. Hatte ich auch schon mal auf dem Schirm. Ja, da bin ich mal. Okay, ja, schade. Aber jetzt kommt. Der Wunsch ist der Vater des Gedanken, aber so wie es aussieht, ist eine Wartezeit von 5 bis 8 Jahren der absolute Normalfall. Es sei denn, es sterben Leute früher. So wurde mir das gesagt. Wir haben bei uns auch ein paar Kleingartensiedlungen und haben dort zufällig den Chef des Geländes getroffen. Und der sagte dann gleich, ja, meldet euch doch an und so. Hier sind ein paar ältere Leute. Da geht's die Chance ist gut. Ja, so ungefähr. Ja. Und jetzt meine Frage, wo muss man sich da anmelden? Weil es gibt so eine öffentliche Liste, die für ganz Berlin irgendwie gilt oder so. Nee, bei dem Kleingartenverein? Oder? Nein, also zum einen, wenn da jemand seinen Kleingarten abgibt oder gar verstirbt, was wir nicht wünschen wollen, dann heißt es noch lange nicht, dass man schneller in einen Garten kommt, weil, wie gesagt, die Wartelisten müssen wohl recht lang sein, wenn jemand sagt, die Wartezeiten zwischen 5 und 8 Jahren wären normal. Mhm. Zum anderen, es gibt Formulare, die du an zentralen Stellen bekommst. Also es gibt so Kleingarten, also pass auf, es gibt erstmal Kleingärten im Kleingartenverein oder Kleingartenanlagen und die sind dann organisiert in Verbänden. Ja. Da hast du dann so Regionalverbände innerhalb der Stadt und dann hast du nochmal sowas wie so einen Landesverband. Und in den Regional- oder Bezirksverbänden, dort kriegst du das zentrale Formular für die entsprechenden Bezirke. Mhm. Und dann lädst du es da runter oder füllst es online aus und gibst das dann in der Kleingartenanlage ab. Okay. Dort und beim Vorstand. Aber auch nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Tagen. Das ist sehr, sehr selten. Dazu ergänzende Info. Ich habe nämlich das bei mir liegt es ein bisschen zurück, hatte das Gefühl, dass es auf berlin.de irgendwie geht. Und tatsächlich auf berlin.de gibt es Bewerbung um einen Kleingarten. Bezirksverband, richtig, steht hier auch. Dann gibt es hier Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Ansprechpersonen nach Bezirksverwaltung. Also berlin.de könnte ein Ansatzpunkt für sowas sein. Genau. Ja. Das heißt, euer Plan ist jetzt gestorben. Nö. Nee. Weißt du, was man dafür bezahlt? Was man dafür bezahlt? Für so eine Parzelle? Ja. Oh. Ach doch, warte mal, ich hatte gefragt und es war nicht teuer. Es war, glaube ich, unter 10 Euro oder so im Monat. Oder 20 Euro? Oder lüge ich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn wir von einer Parzelle sprechen, wo ein Häuschen draufsteht, das dann ist bezahlst du dafür Aber das musst du ablösen, richtig. Du bezahlst Ablöse. Und die bewegt sich einfach, ja, also im vierstelligen Bereich schon mal. Ja, aber da habe ich auch, ja, da hatte ich auch nachgefragt. Ich kann leider jetzt, es ist schon zu lange her, aber weil da war ich nämlich überrascht. Die Hütte, möchte ich meinen, war 5.000 Euro oder weniger. Und wir reden da wirklich von einer Hütte mit einem Raum. Ich habe eine Hütte gesehen, oder besser gesagt, ich kenne eine Bekannte von mir, hat eine Kleingartenparzelle, die ist sehr schön, mit einer sehr schönen Holzhütte da drauf. Und sie hat 25.000 Ablöse gezahlt. Also, sowas hatte ich auch vermutet, aber ich war überrascht, dass es... Warte mal, Stefan, ganz kurz. Das ist eine Sache der Qualität dieser Hütte natürlich. Ich möchte eine Parzelle in Berlin haben, eine Kleingartenparzelle. Was kostet sowas monatlich? Das hat René gerade in sein Handy gesprochen. Ja, also das ist der moderne Weg. Oh. Mal gucken. ChatGPT überlegt. Ja, René nutzt wohl die moderne Technik, um sich zu informieren. Die Kosten für eine Kleingartenparzelle in Berlin können variieren. Im Allgemeinen liegen die monatlichen Pachten oft zwischen 20 und 50 Euro. Siehste? Das ist aber gar nicht der... Das Loch ins Portemonnaie reißt. Nein, eben genau, das ist ja der Punkt. Ich fand es nämlich sehr, sehr günstig und ich dachte gerade mit 10 bis 20 Euro fantasiere ich. Also jetzt scheint es so, dass ChatGPT und ich zusammen fantasieren. Nein. Aber diese Kosten kannst du wirklich vernachlässigen. Was wirklich das Teure ist, sind natürlich die Gartengeräte. Du musst auch bewirtschaften natürlich. Und die Nebenkosten. Ja, aber ich hätte gedacht, Wasser, Abwasser. Ist da schon mal ein finanzieller Posten weniger. Ich hätte echt gedacht, sowas kostet vielleicht Hunderte von Euro im Monat. Ja, von daher ist es, das ist ja schon mal ein Faktor, der das Ganze angenehm gestaltet. Genau. Aber und die Wartelisten verlängert. Zurück zu deiner Frage. Der Plan ist für Tina und mich noch lange nicht gestorben, denn jetzt kommt das Gießkannenprinzip. Das heißt, wir melden uns, also wir suchen natürlich handverlesen, suchen wir uns ein paar Kleingartenanlagen raus. Das heißt, wir stammen uns das Fahrrad, fahren hin zu den einzelnen Anlagen und schauen nach, wie ist denn da so die Struktur, wie weit ist es eigentlich weg und wie sehen die einzelnen Parzellen aus? Vielleicht sieht man sogar den einen oder anderen Menschen, wenn man dort drüber fährt oder läuft. Und diese Handverlesenen werden alle von uns angeschrieben. Das können also mal ein halbes Dutzend oder noch mehr werden, einfach um seine Chancen da ein bisschen zu erhöhen. Genau, und da wünsche ich dir das Glück, dass es dir so passiert wie mir, als ich auf dem Spaziergang war und ein Mensch sieht, dass ich interessiert gucke und dann sagte, haben Sie Interesse an so einem Garten? Und ich sagte, ja, wir überlegen. Und dann meinte er, ich bin hier der Chef von diesem Ding. Und hat angeboten, dass wir mal vorbeikommen können und so. Hatte dann auch erzählt, mit wo wir uns da melden müssen. Hat er die ganze Zeit seine linke Hand so aufgehalten? Genau unter meinem Schritt. Und der hat dann mal aufgehört zu reden und dann musste René da was reinmachen. Nein, aber du weißt ja nie, was sich ergibt. Du musst mit Leuten reden. Genau. Aber hast du ja die richtige Person gleich getroffen. Ja, aber wie gesagt, du merkst, dass es im Sande verlaufen, weil wir nicht weiterhin nachgehakt hatten. Obwohl wir auch ernsthaftes Interesse hatten, nur du musst dich dann eben auch darum kümmern. Ne? Ja. Wobei man natürlich sagen muss, also klar, während der Corona-Zeit, also ich kenne ganz viele Leute, die plötzlich während der Corona-Zeit natürlich auf die Idee gekommen sind, das ist natürlich sehr schön. Alle. Das ist natürlich genau. Quasi alle. Und es hat auch bei vielen geklappt. Erstaunlicherweise auch recht schnell. Ja, zu der Zeit gab es noch. Genau. Ne? Jetzt sind sie alle weg. Das kann durchaus sein. Ja. Aber vielleicht ist es ja wie mit Corona-Haustieren. Vielleicht liegt so eine Parzelle ja irgendwo an der Straße angebunden rum. Natürlich. Ja, also man braucht da wahrscheinlich auch ein bisschen Glück und die richtigen Leute treffen. Ne? Und mit ein bisschen Geduld. Du hast wahrscheinlich eher eine Parzelle als eine Wohnung in Berlin. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das wird sich vermutlich nicht viel nehmen. Ja. Oder eine Parkbank. Gut. Ah, schön. Wir können an der Stelle mal, oder wolltest du noch was sagen? Zum Thema Garten will ich nichts mehr sagen. Nicht zum Thema Garten. Dann können wir jetzt den Film nachreichen. Füllen. Ach so, für das Gedöns, was hier rumsteht. Ja. Bruno. Bruno, genau, mit Herrn Cohen, auch bekannt Sacha als... Sacha Baron Cohen. Genau, auch bekannt als Ali G, für die ganz Alten zum unter Beispiel, euch. Oder? Aber viel bekannter als Borat. Mhm. Borat. Borat, der Präsident aus... Zamunda. Nein, der hat doch in dem Film Borat... Kasachstan. Hat er wirklich gesagt, er ist der Präsident von Kasachstan? Ich dachte, er hätte sich sogar ein Land ausgedacht. Nein, es ging um Kasachstan. Ah ja. Aber dass er sich da als Präsident... Ich habe das nie gesehen. Das war ja so ein Film, der so getan hat, als wenn das echt ist. Und er hat sich ausgegeben, als wäre er jemand Echtes. Ja. Und hat das Ganze gefilmt. Mhm. Ja. Wobei, wir glauben nicht alles, was wir im Fernsehen und im Kino sehen. Deswegen sowieso nicht. Könnte es ein wenig hingedreht sein. Ja. Also ich glaube, alles, was René freigibt. Ja. Also wenn René sagt, das stimmt, das dann validiert. Habe ich nicht freigeben. Übrigens auch das für Johannes noch der Nachtrag, natürlich auch seine Vogel-App. Ne? Was seine für eine. Vogel-App, ja, ey, kannst du dir vorstellen, es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der nicht glaubt, dass ich Vogelkenntnis im überdurchschnittlichen Maß besitze? Johannes Japs. Ja, Freundchen. Hat in diesem Podcast in Frage gestellt, dass ich in der Lage bin, eine Mandarinente fehlerfrei zu bestimmen und sogar noch ihr Geschlecht zu ermitteln. Das ist doch ganz einfach. Ohne den Vogel. Ohne zu schmecken. Ohne den Vogel einzufangen und auf dem Schoß zu haben. Ja, das sieht man doch. Ja, ja. Wir, also das können wir bestätigen. Ja. Nein, du unseren Leuten brauchst du das nicht erzählen. Ja. Da müsste sich jetzt mal die Zuhörerschaft von zu breit für Sessel wenden. Komm. Also weiß, hier dieser Podcast von damals. Die sind doch jetzt alle bei uns. Auch an dieser Stelle nochmal, Johannes, du bist hier natürlich herzlich willkommen. Immer, jederzeit. Und vielleicht machen wir dieses Date, dieses Versteckte, dieses bitte helfe mir, nee, bitte finde mich. Bitte melde dich. Ja. Übrigens mit? Hast du das auch recherchiert? Jörg von Torra. Hat das früher moderiert. Okay. Damit haben wir das auch geklärt und gehen fließend über zum nächsten Thema. Überleitung. Markus, bist du schon mal Flugzeug geflogen? Oh ja, gerade neulich erst wieder. Wo warst du denn? Ich war auf Kreta. Ah, im Urlaub. Ja, da habe ich Urlaub gemacht mit Tina. Wir waren 9 Tage dort, aber ehrlich gesagt, nach einer Woche hatten wir schon keinen Bock mehr. Warte mal, ihr wart 9 Tage nach einer Woche, habt ihr keine Lust mehr? Das geht ja noch. Ja. Aber das, du hast viel noch. Sonne warte, getankt. Nee, warte mal, bevor du da ankommst, habe ich eine wichtige Frage. Ich fliege demnächst auch mit einem Flugzeug. Na, das will ich dir auch auf und raten. Dingsen, Bumsen. Thema Handgepäck. Ah, ja. Heutzutage ist es so, also die Fluggesellschaft, mit der ich fliege, die sagt, ein Handgepäckstück, ich habe gerade überlegt, wie der Name ist, ich komme gleich drauf, also ich werde ihn gleich komplett haben. Okay. Die sagen, ein Handgepäckstück ist nicht größer als 20x30x40 cm. Ja. Das ist ganz individuell, von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft. Die sagen aber auch, ja, solltest du ein größeres Handgepäckstück haben, was so 55 irgendwie, ne, was so das Standardmaß eines Handgepäckstücks ist, was genau ins Overhead-Compartment passt, aber egal, solltest du sowas haben, nehmen wir das natürlich auch mit, musst du extra zahlen. Na klar. Ja. Und jetzt kommt, solltest du aber noch zusätzliches Gepäck bei haben, warum auch immer. Nehmen wir kostenlos mit. Nee, dann können wir das für dich im Frachtraum transportieren. Ja. 60 Euro das Kofferstück. Ja, da frage ich mich, wenn ich in Urlaub fliege, habe ich zufälligerweise mehr als Handgepäck dabei. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem die sagen, die Tasche darf nicht größer als A4 sein. Nee. Und ich mein Flug bei Eventim buche. Familie kostet extra. Und hattest du da jetzt noch eine Frage irgendwo mittendrin zu stellen? Ja, meine Frage ist, wie groß war dein Handgepäckstück und hast du einen Koffer mitgenommen in Urlaub? Wir hatten ganz normal einen Koffer. Der durfte dann auch, was ich irgendwie 20 oder 24 Kilo schwer sein. Die Größe war völlig Wumpe. Kostete der extra? Nein. Und dann hatten wir noch ein Stückchen Handgepäck. Das war ein handelsüblicher Rucksack. Na gut, das könnte sogar mit den Maßen hinhauen. Da hat selbst Ryanair nicht gezuckt und gesagt. War das Ryanair? Ja, im Hinflug war Ryanair, Rückflug war Eurowings. Ja gut, okay. Eurowings wundert mich jetzt nicht. Ryanair hätte ich jetzt so eingestuft mit EasyJet, da läuft das nämlich ähnlich. Ryanair hat uns aber auf andere Art und Weise Transavia, abgezockt. Transavia France ist die Fluggesellschaft, mit der ich fliege, wollte ich schon mal sagen. Transaviation Transavia, genau, Transavia France. Okay, und meinst du, kommt es an? So, Ryanair, ja, sicher. Du, runter kommen sie alle, Stefan. Also, du musst natürlich aufpassen, ne? Wenn du beim Einsteigen ins Flugzeug, wenn das Flugzeug leer ist und die Stewardess zu dir sagt, naja, wir hatten eigentlich hier ein paar Leute drin, die zum Hellseher-Kongress wollten, aber die haben kurzfristig abgesagt. Oh, warte mal, jetzt sind wir schon beim Witzwetter. Dann Vorsicht. Ja, genau. Gut, Marc, warum hat dich Ryanair geärgert? Weil Ryanair sagt, da pass auf, du kannst dich jetzt irgendwie, 72 Stunden vor Flugbeginn kannst du anfangen, dich einzuchecken. Ah, ja. So. Oder aber, es gibt da noch einen anderen Termin, da kannst du dich irgendwie 24 Stunden vorher einchecken. Und da gibt es jetzt aber so eine Schwierigkeit. Also wenn du den frühestmöglichen Termin willst, um sicherzustellen, dass du wirklich den Sitz bekommst, den du haben willst, dann sagt Ryanair, ja, kein Problem. Mhm. Aber dann musst du dafür eben bezahlen pro Sitz, 14, Service. 15 Euro. Wenn du allerdings erst spät kommst, dann ist es nicht nur kostenfrei, sondern darüber hinaus, und das ist die Frechheit, wirst du von Ryanair einfach gesetzt. Das heißt, diese Online-App, diese Web-App, die setzt dich dann einfach irgendwo hin. Mhm. Und selbst wenn du sagst, ja, wir sind jetzt hier aber zu zweit, ja, wir sind doch zu zweit eingecheckt, etc. Ach so, keine Garantie. Dann kommt jetzt Ryanair und sagt, na, wisst ihr was? Den werden wir einfach mal locker noch mal 14 Euro irgendwie aus der Hose orgeln, indem wir sie einfach absichtlich auseinandersetzen. Was? Und bei uns war das auch so. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, den einen Sitz, den ändern wir jetzt noch, damit wir wieder beide zusammensitzen. Bitte tauschen. So, das ist so das typische Übervorteilen seitens Ryanair. Wie lange seid ihr geflogen? Alte Verbrecherbande. Wie lange wir geflogen sind? Knappe 3 Stunden. Du wolltest nicht 3 Stunden mal ohne deine Frau... Nö, das habe ich ja während der Arbeitszeit. Ah ja, okay, stimmt. Das genügt dann. Und jetzt hier. Aber wir wissen ja, dass du nicht nur 3 Stunden arbeitest, weil wir haben festgestellt, ja, der arbeitet länger. Dass dir die Arbeit ja wichtiger ist als unser Podcast. Ja. Was das hält sich so ein bisschen die Waage. Ja. Ja. Und dann fährt auch noch... Ich darf jetzt keinen vergrätzen. Mein lieber dein Chef hört das nicht. Ach, der hört das nicht. Der hört das. Der hört fast jede Folge. Oh, dann würde er sich freuen, weil ich habe sehr gute Worte über dich gelassen. Auf jeden Fall. Schon mal. Nein. Okay, du sitzt im Flugzeug, du fliegst, ihr sitzt beieinander, 14 Euro habt ihr extra bezahlt, alles fein. Ja. Seid ihr denn gut gelandet? Ganz fantastisch sogar. Das ist schön. Das liegt aber auch nicht an der Fluggesellschaft, sondern am Piloten. Genau, wollte gerade sagen, der Pilot hat es doch gemacht. Und hast du geklatscht dann? Ja, wo ist das heute noch so? Ich fliege total selten, bis gar nicht. Soße, ey. Also da wurde nicht geklatscht. Doch, es wurde geklatscht, aber wir haben nicht geklatscht. Ich habe auch aufgehört, auf der Busfahrt zu klatschen. Das hat die Leute immer morgens im Berufsverkehr gesagt. Ich mache das mittlerweile viel subtiler. Ich gehe einfach, wenn du aus dem Flugzeug rausgehst, dann am besten irgendwie nach vorne raus und dann drückst du dem Piloten am besten dann nochmal einen Fuffi in die Hand. Was? Ja, so verdient er halt sein Geld. Ne? Nein, Spaß beiseite. Nein, du musst sagen, du fliegst zum ersten Mal, ob du ein Foto im Cockpit haben darfst. Stimmt. Wie oft hast du das schon gemacht, René? Ich habe das noch nie gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich. Wirklich nicht. Es wird ja, siehst du, die Geschichten, die stimmen, die glaubt keiner und die nicht stimmen. Darf ich mal eine ernsthafte Frage? Ist das nicht seit dem 11. September verboten? Oder ist das inzwischen wieder alles gelockert? Nein. Na, dass man vorne ins Cockpit darf. Also das, was im Cockpit ist, ist ja nicht geheim. Während des Fluges muss das vielleicht sicher sein, aber ich glaube, ich habe von einem Piloten, in Social Media und YouTube und Co. einen Piloten verfolgt, gestalkt. Und der hat mal zum Besten gegeben, dass er das völlig entspannt sieht, wenn da jemand gucken will, gar kein Thema, kann reingucken, wenn die Zeit das alles zulässt, macht er das gern. Er hat sogar aufgerufen, wenn man merkt, dass man in seinem Flieger sitzt, dann soll man einfach kurz Bescheid sagen und dann nimmt er sich auch kurz 2 Minuten, wenn er die hat. Dann kommt er mal hinter. Also das scheint... Dann vergeht für ihn nämlich der Flug auch ein bisschen schneller. Weil das nicht während des Fluges. Wenn die nämlich Reisehörer haben und es ein etwas längerer Flug ist, wo nicht so viele Kurskorrekturen nötig sind, dann schalten die auf Autopilot und dann haben die, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde lang nichts zu tun. Das schalten die schon relativ früher. Das machen die nicht nur auf Reisehöhe. Nee, keiner mal Klugscheißer. Ja. Oh, entschuldige. Aber habe ich schon mal erzählt, dass ich bereits ein Flugzeug geflogen bin? Eine Boeing 737. Ja, beim Flugsimulator. Ja, aber ich bin sie alleine geflogen. Ja. Finde ich eine coole Sache. Schön, danke Stefan. Ja. Ich bin schon Raumschiff geflogen. Ich habe es auch selbst gelandet. Aber ich bin schon Zug gefahren. Und alleine. Oh, diesen U-Bahn-Simulator. Gibt es da ein cooles Let's Play, was du empfehlen kannst? Ich würde ja super gerne mal den U-Bahn-Simulator durch Berlin als Let's Play mir angucken. Den U-Bahn-Simulator durch Berlin? Ich habe von einem Typen angeguckt, der hat die U-Bahn nicht gestartet gekriegt. Okay. Ich glaube, es war hier, wie heißt der Typ aus Spandau? Dieser Blonde? Nee, dunkle Haare, Schnauzer, der mit Krömer zusammen auch, Hands of Blood. Der Ding, kennst du den nicht? Wie heißt er? Doch. Ich habe mir mal sagen Stefan lassen, hat mir, glaube ich, das mal empfohlen. Na, ich habe es dir empfohlen und wir haben es auch im Podcast empfohlen, weil es gibt eine Folge, Hands of Blood und Claude Krömer fahren zusammen LKW-Simulator. Ah, okay. Und ich glaube, dass ich den auch mal U-Bahn-Simulator fahren gesehen habe. Und ich finde es super spannend. Ja, aber das ist der Unterschied. Der Pilot kann natürlich, wenn er auf Autopilot schaltet, rausgehen. Das kannst du auf der Autobahn halt nicht. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles so simpel ist. Nur weil es geht, darf er das, glaube ich, nicht. Weil sie müssen ja schon, ich glaube, der darf mal, wenn er aufs Klo muss, kurz. Was für ein Flugzeug seid ihr geflogen? Okay. Wie viele Sitze? 3, Gang 3? Standardgröße. Und vorne war das Cockpit. Leute, war das so eins, wo hinten? Moment. Der Fahrer hinten sitzt? Jetzt mal ganz ruhig. Soll ich nur von meinem Urlaub erzählen? Ja, natürlich. Ja, aber das ist auch eine spannende Information. Entschuldigung, dass ich mich mehr für Flugzeuge interessiere als für griechische Inseln. So, Kreta. Greta mit G. Wir sind ja hier am richtigen Ort. Fridays Greta for mit Future. G. Ja, hier, genau. Wusstest du, dass hier Fridays for Futures den muss? Ja, na sicher. Ich okay. arbeite hier. Achso, ich dachte, du warst mit in der Sendung, als wir darüber gesprochen haben. Das auch. Ja, gut. Greta. Mehr Greta davon. Mit K. Greta. Mit K. Also. Ja. Es war ganz zauberhaft. Wir hatten nach einer Woche irgendwie kaum noch Bock, weil es war für unsere Verhältnisse dann doch einfach ein bisschen zu warm gewesen. Ja. Wir hatten bis zu 37 Grad im Schatten. Oh, der Tag, an dem wir wieder abflogen Richtung Berlin, hatten sie dort erstmals 40 Grad im Schatten. Wir konnten im Wetterbericht lesen, dass es dann noch etwas wärmer wurde. Und selbst die Griechen, mit denen wir gesprochen haben, ohne selbst Griechisch sprechen zu können, weil dort wurde viel Deutsch gesprochen, das ist gleich der nächste Punkt, haben sich also wirklich darüber beschwert und haben gesagt, also das ist selbst uns hier ein bisschen zu viel eigentlich. Ja. Ja, Tourismus hin oder her. Aber ja, also wie gesagt, das war nicht ganz einfach. Die Sache mit dem Deutsch sprechen. Also wir kamen dort an und dann hast du erstmal einen kleinen Transfer gehabt. Also es war eine Pauschalreise, ja, inklusive Flug, inklusive Transfer. Wie lange war der Transfer und mit welchem Verkehrsmittel? Das war ein Bus, war so ein typischer Reisebus. Mag es egal. Und es hat 20 Minuten gedauert. Ah, ja, okay. Das war alles noch völlig in Ordnung. Ja. Das heißt, wir hatten relativ gut recherchiert und uns natürlich etwas rausgesucht, wo man nicht dann nochmal 3 Stunden Transfer hat. Ja, kann aber auch schön sein. Nicht die Fahrt, sondern das Ziel, aber egal. Ja, genau. So, also. Und dann kamen wir dort an und dann wurden wir gleich in deutscher Sprache dort empfangen. Ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Und ach, Sie kommen aus Berlin, das ist ja sehr nett. Und wir so, wieso sprechen Sie jetzt Deutsch? Ja. Naja, also ich bin auch selber Deutscher und bin dann hier geblieben wegen der Liebe. Und mein Mann war damals irgendwie, was hat sie gesagt? Ja, so nicht so Goldschmied, so Schmuck verkauft etc. sowas in der Richtung. Und hatte schon lange den Traum irgendwie von so einem eigenen Hotel. Und dann haben sie es da zusammen gebaut. Ah. Und dann ist sie eben da geblieben. Und dann muss ich aber feststellen, nicht nur Chefin, irgendwie spricht da relativ gut Deutsch, sondern auch einige der Angestellten. Und dann wurde es aber immer bunter. Nämlich die Ecke, in der wir waren, das war also wirklich etwas für Leute, die so einen Anfängerurlaub haben wollen oder die schon lange keinen Urlaub mehr gemacht haben und ein bisschen ruhig und entspannt die Sache angehen wollten. Sprich, bei uns war nicht viel los. Und selbst in dieser kleinen Ortschaft wurde auch an fast jeder Ecke irgendwie Deutsch gesprochen. Wenigstens mal so ein bisschen. Ja. Normalerweise kommst du mit radebrechendem Englisch irgendwie da durch. Aber diesmal reichte radebrechendes Deutsch. Und das war in Ordnung. Und dann selbst in Nachbarortschaften dann noch, wo wir dann hingelaufen sind, was dann der nächste Punkt ist. Und du hast dich dann so ein bisschen wie auf Mallorca gefühlt. Und dieses Gefühl wurde noch viel, viel stärker, als wir dann uns da so rausgesucht haben, ja, was können wir uns denn jetzt hier mal angucken? Ach, wisst ihr was, da die eine Ortschaft, die ist ja gar nicht so weit weg, da 5 Kilometer, laufen wir einfach mal rüber, die sollen eine süße Altstadt haben. Und da gibt es auch einen netten Hafen, dann laufen wir da hin. Das ist mit der Altstadt, alles klar, aber es ist wirklich ein sehr kleines Dörfchen, da gibt es wirklich nicht viel zu sehen. Und das mit dem Hafen, die haben doch gar kein Meer hier, die gibt es gar keinen Strand, wo soll denn hier ein Hafen sein? Ja. Ach so, da gibt es eine alte Version dieses Dörfchens und eine neue Version. Und bei der neuen Version, da gibt es dann eben den Hafen. Also sind wir da noch schnell rübergelaufen, noch mal bald 10 Kilometer. Stefan, nicht jetzt, ich erzähle gerade, das nervt jetzt. Konzentrier dich, hör zu. Es gibt ein Foto. Papa redet. Ich höre ja auch zu. Also, sind wir da rübergelaufen und dann musste ich feststellen, die haben dann eine ganz entzückende, also erstmal so eine große Hauptstraße und dann gab es da auch noch eine Strandpromenade, wenn du so willst. Und diese Strandpromenade war aber völlig zugepflastert, nicht mit Fresstempeln, nicht mit Shopping, sondern mit Sauftempeln. Okay, also Mallorca. Mallorca. Ja, also da wurde man noch viel mehr irgendwie an Mallorca erinnert und so an Ballermann. Ja, also es hatte alles einen anderen Flair, aber trotzdem. Ich möchte nicht wissen, wie es dann nach 22, 23 Uhr so abgegangen ist, weil Tina und ich, wir haben dann nicht die Nacht zum Tag, sondern eher den Tag zum Tag gemacht. Das heißt, wir sind den ganzen Tag da irgendwie rumgerannt, auch wenn es heiß wurde. Nicht jeden Tag, aber wir sind immer der Meinung, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann sieht man eben so ein paar Sachen, die man mit dem Auto dann nicht zu sehen bekommt. Aber umgekehrt ist es natürlich auch genauso. Also für uns war auf jeden Fall dafür jeden Tag irgendwas dabei, war jeden Tag irgendwie ein bisschen anders. Mal waren wir irgendwie auf der Hotelanlage geblieben, mal sind wir eben gelaufen, mal haben wir uns ein Fahrrad ausgeliehen, was auch nicht so einfach war, weil es Vorsaison war. Mhm. Ja. Und das herauszubekommen, hat uns einen halben Tag gekostet. Ja, also du gehst irgendwie zu deiner Chefin vom Hotel und sagst, wo kriegt man hier einen Fahrer? Und sie so, keine Ahnung. Okay. Aber hier nebenan ist gleich... Ja, sie war halt Deutsche, ne? Ja. Sie ist eine Autovermieterbude. Nebenan davon gab es irgendwie auch locker ein Dutzend. Und fragt die doch mal. Und gehen da hin und dann haben wir schon gesehen, ja, die haben da eine große Halle. Und unter dem Dach der Halle, da hingen, was weiß ich, 2-3 Dutzend Fahrräder. Und wir so, hol uns da mal ein Fahrrad bitte runter. Hol uns mal bitte ein. Nein, hol uns damit mal einfach ein Fahrrad runter. Und der okay. So, ja, kann ich machen, aber die sind alle noch nicht fertig. Die müssen alle erst noch gemacht werden. Wir so, ja, sehr blöd, was machen wir denn jetzt? Oh, ja, gut, dann... unsere Hotelanlage war, wie gesagt, sehr klein und knuffig, aber es gab auch richtige Bettenbogen mit bis zu 1000 Zimmern. Oh. Und da sind wir dann rüber gelatscht und haben gefragt. Und da haben wir dann erfahren, ja, Fahrräder, die gibt es aber noch nicht, weil erst zur Hauptsaison. Also wir waren quasi so 3 Wochen zu früh da. Ja. Und dann haben wir gesagt, ach, scheiß drauf, dann laufen wir jetzt nach oben Richtung Norden zur Hauptstraße, weil dort wird es ein Taxi geben, der kann uns dann da zur nächsten Ortschaft bringen. Ich kann mir schon fast vorstellen, wie die Geschichte ausgeht. Aber warten wir es mal ab. Denn jetzt wird die Sache richtig spannend. Warte, ganz kurz vorher, ich möchte nur kurz festhalten zwischendrin. Marc war nicht nur der das schlechteste Deutsch dort gesprochen hat, sondern auch der sich nachher besser auskannte als die da vor Ort leben. Und jetzt kommt der Taxifahrer. René, von nichts eine Ahnung. Aber das Maul aufmachen. Ja, du hast doch gerade gesagt, dass du das Thema falsch gesprochen hast. Nein. Pass auf, also wegen des Taxifahrers. Ja. Also wir haben uns auf den Weg gemacht, haben ein Taxi gesucht und auf dem Weg zu dieser Hauptverkehrsstraße, da sind wir dann über eine weitere Autobude gestolpert. Da stand dann draußen dran, hier gibt es auch Fahrräder. Und wir sagen, ja, wie sieht's aus? Habt ihr Fahrräder? Ja, selbstverständlich. Und auf einmal, zack, sind alle unsere Wünsche in Erfüllung gegangen. Wir mussten nicht Taxi fahren. Greta gehört euch. Genau. Genau. Und dann haben wir den Rest des Tages mit dem Fahrrad irgendwie zu Den Rest von Greta mit dem Fahrrad. Ja, ansonsten haben wir auch mal Ausflüge gemacht, also so organisierte Ausflüge. Naja, was guckt man sich da so an? Höhlen haben wir gesehen und was weiß ich mal hier, so eine Olivenölfabrik, wie sie da Olivenseife machen und so. Tut uns leid, liebe Kretaner oder Kreter, aber Tina sagt, dass das spanische Olivenöl schmeckt dir leider etwas besser oder das italienische. Vielleicht war das Badeöl. Aber hast du denn so von dir mitgenommen? Ja, genau. Wollte ich auch gerade fragen. Was hast du mitgenommen? Wir haben ein kleines Souvenir mitgenommen, aber es war nur so ein... wir hatten zwei Sachen. Also wir haben ist wie so ein 3D-Würfel, wenn man so will. Also es ist eine gläserne Figur, ja. Aber die besteht natürlich nicht aus Glas, sondern es ist irgendwie so ein Kunststoff und der wird dann mit Laser aus zwei unterschiedlichen Richtungen beschossen und dort, wo die beiden Laserstrahlen aufeinandertreffen, hast du dann eine kleine Verdampfung innerhalb des Objekts und das ist also ein sichtbarer Punkt und damit kannst du eben dreidimensional dort das Bilder drin mit erzeugen. Glas. Ich kann das mit Glas. Ich habe sowas aus Glas zu Hause. Ja, das ist bestimmt. Und was stellt das Bild dar? Das ist die Göttin Fortuna. Als 3D-Figur. Als 3D-Figur. Ah ja, Fortuna, kann man gebrauchen. Finde ich ein schönes Souvenir. Ja. Schön, hat Erinnerungswert und auch ein... genau, aber nun kommen wir zum Höhepunkt Aspekt. Der ganzen Reise. Mhm. Nämlich die letzten zwei Scheiß-Tage. Nein. Die ersten anderthalb Tage waren wirklich super anstrengend. Also erstmal, wir sind zum Nachmittag da angekommen und Zimmer schön gemacht und alles durchgelüftet etc. Wunderbar. Aber Mücken. Mhm. Das ganze Zimmer voller Mücken. Du rauchst doch. Wo ist das Problem? Ja, weil du dort im Zimmer rauchst, Idiot. Ja, muss ich Kette rauchen. Merkst schon, der Ton wird schärfer. Ja. Weil ich will endlich auch selber zum Ende meiner Geschichte kommen. Ja, wir wollten das nur ein bisschen auflockern. Ist dir gelungen. Überlass das Stefan. Ja, okay. Der kann das auch nicht, aber er bringt mich nicht so auf die Palme. Das ist mehr aus dem Konzept. Los, erzähl. Mücken. Ja. Also die Mücken aus dem Zimmer raus. Also am Anfang haben wir gesagt, naja, mein Gott, da sind halt ein paar Mücken, das wird schon nichts. Die sind bei mir. Weil, die sind so wie hier. Ja. Alles klar. Und dann im Laufe der Nacht hat sich herausgestellt, die waren alles andere als von hier, sondern man erinnerte sich dann, Moment, in Filmfunk und Fernsehen haben sie auch von der Tigermücke irgendwie. Der berichtet, die es so in südlicheren Ländern gibt. Ja, und genau die war es. Sie ist ein bisschen kleiner, hat also auch einen etwas kleineren Rüssel. Das heißt, du merkst nicht, obwohl bei unserer Mücke merke ich es auch nicht, wenn ich hier gestochen werde. Egal, aber auf jeden Fall haben wir deutlich heftiger darauf reagiert. Das heißt, es hat dann wirklich nach ein paar Minuten angefangen zu jucken, wie Sau. Die Tiger. Und ich konnte froh sein, oder wir konnten froh sein, dass wir so einen Mückenstick dabei hatten. Das heißt, so einen kleinen Stab, den man irgendwie auf die Haut drückt. Dann drückt man ein Knöpfchen, dann wird es sehr heiß. Bite away. Oder Erwin oder wie die... Es heißt Bite Away. Ja, das ist der eine Name von der einen Firma. Es gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Und wenn es heiß wird, das soll irgendwelche... Enzyme, genau. Eiweiße werden vernichtet, die dafür zuständig sind, dass das Gute da ist, es funktioniert wirklich. Ist. Ich habe das bei meinen Kindern gehabt, das funktioniert sogar ohne Benutzung. Bei Kindern benutzt man das einmal. Und wenn die das nächste Mal sagen, ich habe einen Mückenstich, dann sagt man, wollen wir das mit dem Gerät machen? Und dann sagen die, nee, juckt gar nicht mehr. Ja, perfekt. Es hat übrigens zwei Stufen. Für Anfänger und für Profis. Genau. Also sind nicht wirklich zwei Stufen, sondern es ist einfach nur die Länge. Also wie lange es ausgebrannt wird. Und das hilft, ja? Das hilft wie Sau. Also das hat, ohne wäre ich da echt krepiert. Ich weiß noch, den einen Abend haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt hier nach dem Abendessen noch ein bisschen sitzen und spielen noch ein bisschen Karten. Das war dann ein Abend auf der Hotelanlage und wir haben da am Pool gesessen. Und selbst dort kamen die Viecher und ich habe das zu Dina gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich bin ja die ganze Zeit irgendwie nur am mich am verbrennen, Biden. Am so away-biden. Bei Marc, und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind aufs Zimmer gegangen. Ja. Weil das Zimmer hatte ich dann mit Mühe und Not irgendwie von Mücken befreit. Also da ist sehr viel Insektenvieh gestorben in der Nacht. Was für ein Kartenspiel habt ihr gespielt? Boah, René. Entschuldigung, mich interessiert es wirklich. Mich interessiert es wirklich. So, wir haben gespielt Skio. Ah ja. Skio, kennst du das? Skio mit Y. Ja. Hast und, du mir doch mal präsentiert. Kartenkniffel. Nee. Kartenkniffel? Also Kniffel mit Karten. Ohne Würfel. Okay. Das habe ich noch nicht gespielt, ohne Würfel. Ja. Ich hasse Kniffel. Echt? Ich finde Kniffel vielleicht cool. Vielleicht ist mit Karten ja cool. Okay, ist schon notiert, nächster Spieleabend mit René Kniffel. Kniffel. Ja. Ja, da könnt ihr euch fluchen hören. Ja, okay. Aber cool, willst du, natürlich die Mücken nicht so cool, aber willst du noch sagen, wo genau das auf Kreta war? Aber wir haben ja noch einen dritten Punkt, da wird es mich dann richtig geil und der interessiert mich auch. Ja, aber lass René, der fängt mit D an, wenn die Mücken durch sind. Der Folgentitel. Okay, ich sag erstmal, wo wir waren. Wir waren in einer Ortschaft namens Anisaras. Anisaras. Und dort gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft die Ortschaft Chersonissos. Mhm. Gesundheit. Und Alt-Chersonissos hat eben diese kleine süße Altstadt, ist aber eigentlich nur so ein kleiner Marktplatz mit ein paar Restaurants, sonst gibt es da nicht so viel zu sehen. Aber Neu-Chersonissos ist eben das Ding mit dem Hafen, der Einkaufsmeile und den vielen Sauftempeln. Okay. Wo ich auch diese Mütze gekauft habe. Das andere Souvenir. Genau, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Naja, das ist ja kein Souvenir. Doch, da denkt man immer an den Urlaub. Ja? Genau. Okay. Ich sitze hier, trage mein Mützlein und denke die ganze Zeit nur an Kreta. Ein kleines Stück Kreta. So, aber du wolltest etwas über irgendwelche Wörter mit D mit mir besprechen. Du hast gesagt und darum gebeten, heute den folgenden unser Publikum mit Dekadenz zu verkraulen. Oh ja. Also, der eine oder andere mag das ja ganz gerne. Also, er fährt in den Urlaub und lässt sich dort gehörig den Arsch nachtragen. Mhm. Wir sprechen von einem All-Inclusive-Urlaub. Hattet ihr? Hatten wir nicht. Ach so, okay. Wir hatten eine kleine, gemütliche Butze mit 43 Zimmern und nur Frühstück. Das heißt, wir waren dazu gezwungen, unser Hauptmahl dann irgendwie landestypischen Tavernen irgendwie zu uns zu nehmen, mit den Einheimischen dort vor Ort. Mal eben auch ein bisschen griechisch essen, ein bisschen authentisch sein. Ja. Okay, im Rahmen unserer Möglichkeiten dort ist ja alles sehr touristisch erschlossen. Egal. Na jedenfalls, ich hatte ja von diesen 1000 Zimmerbettenbogen da schon berichtet, die auch teilweise aufgebaut waren wie ein Edelknast. Ja. Also du kamst dann wirklich nur beim Pförtner, also durch Hauptfoyer rein und wieder raus. Egal wie groß das Ding war. Ja. Dina und ich sind da einmal in so ein Ding reingestolpert, weil wir einfach mal abkürzen wollten, weil wir waren den Tag schon, was ich 15 Kilometer unterwegs und haben gesagt, also wenn wir jetzt hier durch die Hotelanlage gehen, dann kommen wir schneller zum Strand, dann sind wir ratzfatz wieder zu Hause, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, Pustekuchen, wir kamen hintenrum nicht mehr raus. Wir waren dann zwar irgendwann am Strand, aber es war eben Privatstrand von dieser Mörderhotelanlage und rechts und links nur Geröll und Felsen, da konnte man nicht rüberklettern. Also da hatten wir uns ganz schön angeschissen. Also aus dem kurzen Weg ein längerer geworden. Ein deutlich längerer. So, nun zur Dekadenz. Ja. Also All-Inclusive heißt nicht nur, dass du da Essen und Trinken bekommst, quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern diese Riesendinger, die sind dann auch ausgestattet mit einem Friseur, mit Kosmetika, Schuhe, Klamotten. kannst dort Uhren kaufen und Schmuck und ich weiß nicht was noch alles. Ja, aber das kennt man doch aus Hotels. Ja, aber dort hat es dann doch noch eine etwas heftigere Qualität. Na jedenfalls, der Gipfel der Dekadenz war aus meiner Sicht, dass es dort Zimmer gab mit individuellem Pool. Oh. Das an sich muss im die Leute Zimmer? Idiot. Nein, muss ich mir von. Entschuldige, was ist denn daran so besonders, einen Pool im Zimmer zu haben? Im Zimmer? Ja, natürlich. Kein im Mensch Zimmer. Hat einen Pool im Zimmer. Dann guck dir bitte an, wie Crow wohnt. Der hat einen Teich im Zimmer. Ja, und jeder, sein Zimmer hat nicht mal Wände. Okay. Jeder sie, wohnt ja auch wie dann Crow. Entschuldige, dass ich dachte, dass es so dekadent ist, dass sie einen Pool im Zimmer haben. Nein, das ist natürlich völliger Pool, Quatsch. Sie hat einen Pool dann vor der Tür, oder was? Der genau. hat eine Terrasse gehabt. Genau. Außen. Aber. Das war so kreisförmig angeordnet. Also außenrum waren die einzelnen Zimmer, die waren so im Halbkreis irgendwie angeordnet oder ein Dreiviertelkreis. Und zur Mitte des gedachten Kreises hattest du dann Pools. Ein Pool direkt an dem anderen, wie so Kuchenstücke. Ja. Okay. Und es okay. waren 30 bis 50 Pools aneinander. Also hellblau, Alter, dunkelblau, hellblau, dunkelblau. Das kann man bestimmt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das habe ich im Vorfeld, also im Zuge der Recherchen zu dieser Reise, habe ich mir das aus der Luft angeguckt. Das kann man ja Google Maps bestimmt, ne? Genau, oder bei Apple Maps. und habe das aus der Luft gesehen und dachte, Google Maps. Das kann ja gar nicht sein, dass da ein Pool neben dem anderen ist. Das wäre völliger Blödsinn. Das gibt es ja gar nicht. Okay, und deswegen dachte ich, das ist wahrscheinlich nur die Dachkonstruktion der Hotelanlage. Da bin ich mit Google Street View rangegangen. Sag mir mal die Adresse. Wo man von... Ich habe da nicht die genaue Adresse. Anisaras habe ich gesagt. Anisarasa, danke, habe ich. So. Und wenn du mich nicht ständig unterbrechen würdest, könnte ich endlich mal zum Punkt kommen. Na denn, komm mal zum Punkt. So. Ich dachte, das wäre das Dach, habe ich schon gesagt. Ganz toll, müssen die Leute sich das nochmal anhören. Super, René. Ja. So, dann bin ich per Google Street View rangegangen und dann habe ich da irgendwo durch den Zaun durchgeguckt und habe gesagt, oh, das müssen doch Tennisplätze sein. Aber vor Ort haben wir dann festgestellt, nein, das sind tatsächlich irgendwie alles Pools. Schön. Ja, nee, das ist nicht schön, das ist wirklich... Nein, okay. Das ist nur so ähnlich. Ist woanders. Das ist schon die Ecke, so wie es aussieht. So, Leute, wir müssen unterbrechen. Ich muss das hier für René raussuchen. Das ist ihm offensichtlich ein innerer Reichsparteitag, das hier zu sehen. Ich will es mir nur gerade vorstellen. Und ich überlege gerade, wie geil wäre es, wenn jetzt unsere Zuhörer in unserer App einfach auf den Knopf drücken und sie sehen jetzt das, wovon du erzählst und sind voll dabei und erleben es. Und wenn du es jetzt nicht findest, ist es nicht so schlimm. Ich kann es mir halbwegs gut vorstellen. Dann hast du dir das ausgedacht. Nein. Du schickst mir den Link einfach mal. Mich würde es mal interessieren, wie es aussieht. Komm, Marc, noch zwei Sätze über deinen Urlaub. Sobald wir hier mit dem Podcast durch sind, können wir das gerne machen. Aber ich würde ungern unsere Hörer hier einfach so in der Luft hängen lassen. Genau. Die brauchen, also, die brauchen auch mal eine kurze Zeit, um es ersetzen zu lassen. Das ist ja viel Information. Du glaubst das wirklich, oder? Ja, das ist doch viel Information. Ja. Und da brauchen wir jetzt atmen wir mal alle ganz entspannt durch, besonders du, Marc. Einmal kurz. Nicht einmal entspannt. Hannes, melde dich. Ja. Ja. Komm noch. Wenn das dein Bewerbungsgespräch für zum Weizen Sessel ist, dann viel Glück. Ja. So, bitteschön. Werde ich haben. Bitteschön. Ich habe fertig. Dein Pool, nein. Das war dein Urlaub. Dekadenz. Und du, Dekadenz. Ihr hattet keine Dekadenz. Doch. Nein. Na, ihr hattet doch wir sind nicht so die dekadenten Typen. Wir sind sehr einfach gestrickt. Ja. Was alles angeht. Einmal hatten wir einen All-Inclusive-Urlaub auf Kosten einer anderen griechischen Insel. Und da haben wir gesagt, nie wieder. Weil wir haben jeder mindestens 2,5 bis 3 Kilo zugenommen. Ach so. Ja. Das sehe ich jetzt bei dir. Morgens als allererste beim Frühstücksbuffet. Ohne Not. Einfach, weil man schon so früh wach war. Achso. Dann hat man, ja genau, weil man etwas konnte. So, dann hast du ja den Bauch vollgeschlagen und dann hast du dann irgendwie, weiß ich, ein paar Stunden später hast du dann ein Mittagessen dort gehabt und zwischen Mittagessen und Abendessen, was wir alles natürlich wahrgenommen haben, gab es dann natürlich nochmal so eine Poolbar und da gab es dann nochmal hier so Pita-Brot gefüllt mit Gyros. Mhm. Das gab es auch jeden zweiten Tag. Mehr. Viermal am Tag da irgendwie gegessen. Ohne Sinn und Verstand, einfach weil man es konnte. Aber du hast ja auch viel bewegt, hast du gesagt. Nein. Nee, bei der Hitze kannst du ja auch nicht. Nein. Das war ein anderer Urlaub. Ach so, stimmt. Das war ja klar. Aber kleiner Spartipp an dieser Stelle. Ihr braucht keinen All-Inclusive. Ihr braucht jemanden, ihr braucht eine Freundschaft im Urlaub, die All-Inclusive hat. Das reicht völlig aus. Dann nimmst du die mit. Klar. Oder ihr lernt einfach vor Ort jemanden kennen. Ja. Der All-Inclusive ist scheißegal, ob es ein Serienmörder ist oder sonst irgendwie ein Vollidiot, mit dem ihr eigentlich nie was würdet zu tun haben wollen. So. Schmiert ihm einfach eine halbe Stunde Honig ums Maul und schon öffnet sich das Füllhorn und ihr seid im Schlaraffenland. Ich glaube, es artet gerade ein bisschen aus. Und dann liegt ihr eine halbe Stunde später gefesselt auf dem Bett. Ja. Mit einem Löffel im Rücken. So, hey, ja, genau. Ja, ja, und ja, ja. Ihr wünscht euch, den Film Hostel nochmal zu sehen. Oh ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Könnt ihr ihn beide mal kurz schön, vorspielen? Ja. Ist das schon ein Filmtipp? Das ist definitiv ein Filmtipp. Hostel Teil 1, äußerst verstörend, wer sowas mag, ja. Das was zum Gruseln. Gut, ich habe nachher auch noch einen Filmtipp, schaurig. Aber ich will jetzt erstmal für die Stefan-Show. Was? Die Stefan-Show? Ja, Stefan, du stehst jetzt im Mittelpunkt. Ich? Weil du hast was richtig Geiles erlebt, also das wird mit Greta nicht mithalten können, ja. Aber was? Stefan war beim... Wo ihr nicht mit wolltet? Beim Videotext. Stimmt. Ole, ole. Stefan war im, also, warst du im Videotext, nein. Im Videotext war ich drin, in dem Fernseher, in dem Fernsehen war warst, ich drin. Du warst beim Videotext. Er wurde dargestellt als kleines E. Genau, als Pixel. Nein, pass auf, wir hatten die einmalige Chance. Wir. Ja, wir und natürlich... Wir ist du und dein Spiegelbild? Habe ich auch meine Freunde gefragt, zählt ihr auch dazu. Aber ihr habt ja, Ausreden gefunden, wie damals bei meinem Umzug. Sag mal ganz ehrlich. Das Thema hatten wir ja schon. Was sind das für Zeiten? Also, pass auf. Das ist doch gar nicht für Leute, die dachten, die arbeiten gehen. Ja, ist halt immer öffentlich-rechtlich. Ne? Und heute hast du ja auch Zeit. Ja. Nein, also... Die einzige Chance, beim Arbeiten zu sehen, ist um 14 Uhr oder was? Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hatte eine Themenwoche, eine Dialogwoche. Ja. Und da gab es verschiedene Themen, zu denen man sich bewerben konnte, anmelden konnte. Hintergrund war? Hä? Der Hintergrund dieser Themenwoche war? Ins Gespräch kommen, Dialogwoche. Wir machen, genau, wir machen die Tür auf für die Zuhörer. Genau. Das ist nicht ganz wir wollen kommen. Mit euch ins Gespräch kommen. Der Dialog war gemeint. Erzählt uns was zum Programm und so weiter. Oder kommt her, guckt euch das an, wir quatschen. Und lass mal reden. Was? Lass mal reden. Lass mal reden, ja. Ist ja auch eine bekannte Sendung beim RBB. wir müssen reden, heißt es. Ach, richtig. Genau. Es gab im Bereich Videotext, und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fan vom Videotext. Ja, ne? Der Videotext hat genau einen Fan. Nein, aber es stimmt. Es gab einmal ein Kennenlernen bei der Live-Untertitelung. Aber ich habe das Thema genommen, hinter die Kulissen des Videotexts zu schauen. Wie funktioniert es? Wie kommen die Daten rein? Wie sieht der Alltag aus? Wie sehen die Leute aus? Ja, Marc. Darf ich eine Frage schon dazu stellen? Ja, darfst du. Wie sieht der Alltag? Nein, die haben ein ganz normales Büro, ne? Die sitzen in einem ganz normalen Büro. Richtig. Und die haben sicherlich einen Computer mit einer Web. Die sitzen im Steinbruch. Mit einer Web-Oberfläche oder wahrscheinlich vielleicht auch ein Programm. Und da tippen die einfach den Text ein. Genau. Wurde haben euch das gezeigt? Entsprechende Software, genau. Wir durften auch einen Beitrag sozusagen hätten wir machen können, aber es hat sich keiner gemeldet, der das freiwillig machen wollte. Ja, hatte leider meine Bildschirmbrille nicht mit. Aber was für eine Ausrede. Ja. Aber warte ganz kurz. Das heißt, wurde die Software gezeigt? Ja. Ist das wirklich so, dass sie die Seitennummer oben eingeben, zum Beispiel, und dann den Text da frei eingeben können? Oder? Ja. Ja, letztendlich. Letzten Endes ist es komplett. Die haben verschiedene Software, ne, für verschiedene Bereiche. Ah, okay. Und die in Berlin machen ja den Sportteil beim ARD-Videotext. Die machen auch den RBB-Videotext. Das ist ja nach Magazin getrennt. Das heißt, Videotext, das muss alles in einen Videotext einfließen? Richtig. Ohne Internet wäre das gar nicht möglich. Weil es ja dezentral gemacht wird. Ja, genau. Ne? Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Software. Ja. Wo, warum? Weil zum Beispiel die Sport-Live-Ergebnisse kommen über einen Dienstleister rein. Und das ist eine Schnittstelle. Das wird über eine andere Software eingespeist, sozusagen. Und wir haben das so verstanden, so wurde uns gezeigt, die müssen quasi alles, was reingeht, auch wenn es über einen Schnittstelle kommt, müssen die bestätigen. Ne? Klar, redaktionell betreuen. Ja. Muss freigegeben werden. Genau. Und es aber ist halt. Entschuldige bitte, dass ich da nochmal nachhake. Dass ich dich da aus dem Konzept bringe, aber wenn du sagst, unterschiedliche Software wird benutzt, aber zum Erstellen der Seiten gibt es eigentlich nur eine Software. Es sind verschiedene Entwicklungen, aber so für Nachrichtentexte schreiben und sowas hast du natürlich eine Software und du siehst dann nur den Textbereich, weil du hast ja noch um die Grafik Layout und so, genau. Ne, Footer und Header hast du ja noch. Das sehen die in ihrer Software nicht, sondern die tragen einfach den Text ein. Das heißt, sie haben so eine Schnittstelle zu der Hauptsoftware. Richtig, ja, so ungefähr, ne? Kann man das nennen. Und es war total interessant und die haben dann auch gezeigt, wenn sie jetzt irgendwie einen Text ändern, haben sie auf den Knopf gedrückt und ein paar Sekunden später war es auf dem Fernseher dann zu sehen im Videotext. Also das funktioniert schon gut und ist natürlich, ihr habt natürlich recht, später. Wahnsinnig. Ja, der Videotext hatte mal das Privileg, das schnellste Medium zu sein, ja, um Nachrichten zu verteilen. Das ist halt so. Der Videotext, ist ein Lückenmedium, weil der Videotext ist so, wie er ist, weil er in eine Form reingepresst werden musste, die man die Austastlücke nennt. Richtig. Absolut. Und die Austastlücke kommt daher zustande, dass der Kathodenstrahl auf einem Bildschirmmonitor... Der Elektronenstrahl aus der Kathodenröhre. Der muss wieder zurückwandern, zurücklaufen. So genau wollten die Leute das, glaube ich, gar nicht wissen. Aber du. Aber das haben sie auch so erklärt. Genau. Und wandert über den Bildschirm. Ja. Und dann gibt es einen Bereich, der ist außerhalb des Bildschirms, die sogenannte Austastlücke, und die ist genutzt worden für den Videotext. Genau. Aber das siehst du dann auch beim analogen Fernsehen, wenn dieser Strich immer so wandert, das ist die Aussage. Aber so schnell kann man ja gar nicht gucken. Ja. Aber warte mal, Stefan, sag mal bitte die Webadresse für die Leute, die nämlich wie ich keinen Fernseher haben, wo die Taste TXT drauf ist. Ja, also es gibt ja mittlerweile weitere Entwicklungen. Es gibt das HBBTV, wo der Videotext quasi zweifarbig zu lesen ist. Also nicht mehr im klassischen Videotext, sondern Internet, mobil. Ja. Und man kann den Videotext natürlich auch im Internet abrufen unter ard-text.de. Dann hast du auch alle Seiten. Ne? Und natürlich haben die Nutzerzahlen nachgelassen, aber es sind nach wie vor einige Millionen Nutzer täglich, die den Videotext lesen. Ne? Und der ARD-Videotext ist der meistgelesene Videotext, den es gibt. Weltweit? Nein. Aber, ja, gut. Gibt es eigentlich auch Sender, die sagen, ach, hör auf mit dem Scheiß, wir senden da jetzt nur schwarz? Es gibt. Ja, einige wenige. Es haben ja schon einige private Sender haben den eingestellt. Die ProSieben Sat.1 Mediengruppe ist da sehr verbreitet. Die haben keinen. Naja, doch, bei einigen verbreitet. Schon. Aber nein, die haben viele Dienste eingestellt. Mhm. Ne? Aber das heißt, es gibt Sender, da drücke ich auf die TXT-Taste, die ich auf meiner Fernbedienung nicht habe, und der bleibt schwarz. Ja. So ist es, genau. Dann seht ihr die echte Austastlücke mal in Ruhe. Und die Historie nochmal, also der eigentliche Anwendungsfall am Anfang war, den Leuten Untertitel zu bieten. Und das war der Ursprung. Es gab so eine Seite, da hast du dann Einblendungen unten drin gehabt. Ja. Das war jetzt nicht der Untertitel für Filme oder so, sondern da waren so News oder sowas. Genau. Da konntest du, wenn du jetzt gesagt hast, euch für Fernsehen gucken und nebenbei so on Display, wie heißt es, HUD? HUD? HUD, was? Bild im Bild oder was? Nee. Ja, dieses, was man im Kampfjet hat, ja, dieses, dass man so quasi... Ach so, Head-Up-Display. Head-Up-Display hat, genau. Genau, ja. Also dass man wie so ein Head-Up-Display hat beim Fernsehen. Ich fand das damals in den 90ern eigentlich richtig geil. Mhm. Das war Fernsehen der zweiten Dimension. Ja, also... Fernsehbild und Information in einem. Man muss dazu sagen, also ich war mit Dirk übrigens da, den kennst du auch. Ja. Hast du ja gesehen, und mit noch einem Kumpel. Und ich war da schon der Jüngste, würde ich fast sagen. Das wundert mich nicht. Hat das auch nicht gewundert. Kann man das noch im Internet sehen? Da gab es einen Beitrag dazu. Ja, da gibt es Traust Fotos du dich, den auch zu verlinken? Kann ich machen. Berlin-podcast.de, da könnt ihr die Shownotes für die heutige Folge sehen. Genau. Und dort seht ihr auch den Link, wo Fotos von Stefan sind. Ja. Stefan im Videotext. Na, im Videotext nicht. Nein, also es war ein super spannender Tag. Immer wenn ihr ein kleines E seht, denkt ihr an Stefan. Es war ein super spannender Nachmittag. Wir haben danach auch noch ein paar Gespräche geführt mit so ein paar Leuten. Ne? Es sind auch welche extra aus Leipzig angereist oder ziemlich weit nördlich von der Küste. Ist schon mal cool, sowas zu sehen, finde ich. Ja. Und schließlich zahlt man ja auch Gebühren dafür. Ich wäre gern dabei gewesen. Nein. Also wirklich jetzt ohne Ironie, René. Ich wäre wirklich gern dabei gewesen. Ja, siehst du. Und wie gesagt, die haben da halt erklärt, wie die Redaktion abläuft, ne? Wie der Alltag so abläuft, dass man früh erstmal zur Arbeit kommt, erstmal den Videotext durchscrollen muss, um zu gucken, was gibt es schon für Meldungen, weil du ja dann quasi den News-Ticker analysieren musst oder beobachten musst und entscheiden musst, ist diese Meldung jetzt relevant? Also du hast eine Videotext-Redaktion? Ja. Genau. Also mehrere wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind kleine Teams, genau. Die haben ja im Schichtsystem arbeiten die, ne? Und es sind meistens 3 bis 5, so wenn ich richtig aufgepasst habe. Am Wochenende natürlich ein bisschen mehr, weil mehr im Sport zum Beispiel auch los ist. Das ist erstaunlich, weil beim Fernsehen ist es eigentlich so, du weißt das auch aus Erfahrung, Am Wochenende sind eigentlich immer weniger Leute da. Genau, was das Senden angeht, aber beim Videotext ist es andersrum. Erstaunlich. Ja. Und also wir haben halt auch rumgefragt, was sind unsere Lieblingsseiten, unsere Lieblingsbereiche. Ich dachte 530. Ja, doch so ungefähr. Ne? Ich kenne von früher noch die Seite 571. Das war immer das Rätsel. Da konnte man noch mit der Aufdecktaste dann die Antwort einblenden. Aufdecktaste, ja. Ja, kennst du die noch? Ja, das war ja, du hast ja pro Videotext-Seite mehrere Ebenen. Sind richtig. Ja möglich. Ja. Ja. Nein, also für einen Fan wie mich total interessant und spannend. Und wir hoffen natürlich, dass das Medium noch weiterlebt. Marc schüttelt den Kopf, aber wir hatten ja auch festgestellt, dass Magenta TV und Waipu den Videotext jetzt in ihre Apps einbaut. Ja, aber leider nicht flächendeckend. Richtig, also bei Magenta TV brauchst du definitiv die eigene Hardware von der Telekom. Mit Fremdhardware geht das nicht. Aber vielleicht bessern sie einfach ihre Magenta TV App einfach nach, sodass man das dann auch auf Apple TV benutzen könnte. Wäre mir sehr recht, weil Tina, die ist auch ein sehr großer Videotext-Fan. Mhm. Warum auch immer. Wahnsinn. Da denkst du kennst jemanden und dann kommt Video. Und dann kommt sowas. Du kennst ihn doch nicht. Ja. Nein, ich finde, das ist ein cooler Informationstrick und auch total komfortabel. Doch. Finde ich schon. Muss extra den Fernseher anmachen. Also ich finde Videotext eigentlich ganz cool, weil es so minifiziert ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, mit dem Videotext irgendwelche Schnittstellen moderner Dienste abzugreifen und dann die Inhalte anzusagen. Da waren ja schon Chats, gab es schon. Ne? Genau. Da gab es so Sachen, da konntest du über eine 0137-Nummer anrufen. Das gibt es auch noch bei den und dann hast du dein... oder per SMS hat man, glaube ich, geschickt. Genau, du schickst eine SMS und dann ist dahin, sie in dem Chat gelandet. Da hat ein Kumpel von mir auch Hunderte und Tausende von Euro drin versenkt. Ja. Oder natürlich auch die Live-Ticker kommen da rein. Oder zum Tatort gab es den Tele-Twitter im ARD-Videotext, der sozusagen von Twitter oder jetzt X die Informationen reingespielt hat. Das finde ich zum Beispiel auch richtig geil, was ich ja gerne mache beim Fernsehgucken, nebenbei Twitter offen haben und dann die Tweets lesen. Das Problem ist, man kommt dann gar nicht zum Fernsehgucken. Wie cool wäre das, wenn die eingeblendet werden würden? Gibt's? Auf den, so transparent. Total spannend und ehrlich gesagt könnte ich mir auch vorstellen, da einfach mal eine Schicht mitzumachen, weil das ist doch geil. Okay, an dieser Stelle die zweite Bewerbung. Nächste Folge des Podcasts hört ihr dann mit mir alleine. Ja. Genau. Also, ich habe denen das geschrieben. Nehmt ihn, wir haben ihn hier günstig anzubieten noch. Mal gucken, ob es klappt. Ich würde mich sehr freuen, weil, wie gesagt, ich bin ein echter Fan davon und da hat man vielleicht auch nochmal die Chance, auf anderer Ebene mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne? Und super sympathische Leute haben auch ein paar Merch-Sachen mitbekommen, also eine Tasse, ein paar Aufkleber und so. Also auch nochmal vielen Dank dafür. War echt schön, schöne Erinnerung. Und selbst wenn es nicht klappt, spätestens nächstes Jahr wieder, denn die Dialogwoche soll ja jetzt jedes Jahr stattfinden. Okay, hat den festen Termin? Das weiß ich nicht, aber ich denke, monatlich schon mal so verorten im selben Monat. Genau. So sein. Also wenn es irgendwelche Termine gibt, ob nur besondere oder reguläre Termine für Videotext-Liebhaber, dann hau das ruhig mal raus. Ja. Da kannst du wohl wetten, dass das hier auch thematisiert wird. Na, garantiert. Und vielleicht nächstes Mal zeitnah. Vielleicht hättest du ja fast noch ein Hörertreffen machen können. Da will sich Stefan schon konzentrieren auf die eine Sache. Genau. Wie, da kommt nichts an. Nee. Da hat nichts eine Chance. So wie bei Marc, wenn er arbeitet. Und ich möchte an dieser Stelle möchte ich mich bei sämtlichen Freundinnen bedanken. Freundinnen bedanken. Bei sämtlichen zwei Kollegen, Freunden, die mit gewesen sind. Erstens bei denen und die anderen hasse ich, die mich dafür beleidigt haben, weil ich gesagt habe, ich gehe zum Videotext. Haben nicht Leute. Nein, die haben sich natürlich darüber lustig gemacht. Ja, sowas gab es natürlich auch. Du, aber einfach Namen sagen. René Görlitz. Ja, das stimmt ja wohl überhaupt nicht. Nein. Alles gut. Also, Thema erledigt. War ein cooler Tag. Vielen Dank dafür, lieber Andi. Herzlichen Glückwunsch. Applaus. Ja. So, und ich glaube, wir sind schon so fortgeschritten. Bei der Landung wird nicht geklatscht. Genau, sonst klatscht es. Wir haben aber noch, wir sind noch gut dabei. Was? Fußball. Fußball. Komm, lass uns Fußball noch schnell anreißen. Noch über Fußball reden. Es läuft. Ich hätte gerne gewusst, ob einer von euch es geschafft hat, irgendwie auf der Fanmeile zu sein, um sich den Zustand des Kunstrasens dort anzugucken. Der. Hast du es nicht? Nein. Wolltest du nicht? Ja, aber? Wollte ich, aber hat aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Also jedenfalls hieß es doch irgendwie, macht euch mal keine Sorgen, lieber Steuerzahler. Das ist zwar alles sehr teuer mit der Fanmeile, aber das viele Geld, was wir dafür in Kurzfahrten ausgegeben haben, genau, der wird einfach wiederverwendet, den dann verschenken wir danach dann einfach irgendwie an, ja, an Vereine, die können damit ihre Bolzplätze irgendwie, genau, neu bespannen. Und die Frage war jetzt, in welchem Zustand ist dieser Rasen? Wird er nach der EM sicher noch in einem Zustand sein, wo man ihn wird haben wollen? Nein, kann ich nichts zu sagen. Und ich muss auch, ich habe ein Fußball-Event jetzt die nächsten Tage vor, am Samstag. Ja. Werde ich in den Franz-Club gehen. Public Viewing. Bei Hannes ums Eck. Richtig. Im Eck. Mit Hannes. Mal gucken, vielleicht ist er da. Nein, genau. Und ich hatte nämlich auch überlegt, also Public Viewing wollte ich mir schon geben am Wochenende mal. Die Fanmeile am Brandenburger Tor stand natürlich auch auf der Auswahlliste. Echt? Aber, nee, sie hat es dann nicht unter die Top 100 geschafft. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, in der Kulturbrauerei im Franz-Club dem mal... Also ich gucke mir auch nur das 18 Uhr-Spiel an, weil... Hannes hat schon angekündigt, 21 Uhr könnte mörderisch werden. Ja, weil dann spielt er mörderisch Deutschland voll gegen Dänemark. Genau. 21. Und so werde ich das auf meiner ausfahrbaren Couch zu Hause mir angucken, das Spiel Deutschland. Und werde einfach mal, ich will dieses Public Viewing Event einfach mal haben. Ja. Lecker Burger, Pommes. Also ich kann berichten von der Fanmeile von einem Bekannten, der wollte dorthin, aber ist nicht reingekommen, weil die Handtasche der Mama zu groß war. Das Tina dabei auch passiert. Ist, dabei ist sie gar nicht so groß, hat er gesagt. Vorgestern. Ja, kann er viel einen Rucksack und da haben sie auch gesagt, das ist so groß. A4. Dabei war das aber nur so klein. A4 ist das, genau, neue Handgepäck. Ah, sehr schön. Dann kann ich damit sagen, die Meldung stimmt anscheinend. Ja, was man auf die Fanmeile auch nicht mitnehmen darf und was ich, gut finde, ist Flaggen. Israel- und Palästina-Flaggen habe ich gelesen. Was ich cool finde, es geht um Fußball. Ja. Und ich finde es halt immer blöd, irgendwelche Events zu crashen mit seiner eigenen Message. Mhm. Ja, also das finde ich, das gehört sich nicht. Das ist genau wie irgendwelche Brandenburger Töre mit oranger Farbe zu bespritzen. Brandenburger Töre, ja, ist die Mehrzahl. Vor ein Tor, zwei Töre. Oder irgendwelche Stonehenges mit oranger Farbe zu beschmieren. Nein, ich finde es gut. Damit ist schon ein Konflikt aus der Welt. Genau. Sehr gute Entscheidung. Viel wichtiger natürlich, wir müssen mal auf die Tippspieltabelle gucken. Genau, das ist ein Konflikt, der tatsächlich stattfinden darf. Das ist ein richtiger Konflikt. Das große zu breit für Sessel gegen irgendwas ist doch immer Battle. Wir sind sehr gut dabei, wenn man unsere Punkte zusammennimmt. Richtig. Wenn man sie zusammenfügt. Und die anderen weglässt. Ja. Ja, also es waren aber auch jetzt zuletzt kuriose Spiele die letzten Tage. Gestern zweimal langweiliges 0-0. Ja, erstaunlich, weil so einer starken Mannschaft wie England, wo man erwartet, Home of the Football. Ja. Ja, aber wie gesagt, Marc hat aber zuletzt auch wieder grade ein bisschen eingeschlagen. Ne? Sag mal, nicht wirklich. Meine Performance kannst du dir mal angucken. Ah ja. Ja, jetzt mal ein bisschen Werbung für es die. Es gab einen Tag, habe ich mal, am 22.06., also vor 4 Tagen, habe ich mal 6 Punkte gemacht. Das war der beste Tag. Das war der beste Tag mit Abstand, ja, und der Rest ist alles unter ferner Liefen. Kannst du die blaue Kurve angucken. Halt mal die Kamera, sowas haben Leute noch nicht gesehen. Ein Tippspiel mit Grafen. Und wie viel Prozent ist deine Trefferquote? Steht da? Ein Stück runter. Steht da? 3,1%. Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch so in dem Dreh. Also Trefferquote heißt richtige Ergebnisse getippt, ne? Ja, bei mir. Und wenn du weiter scrollst, steht da noch mehr. Tippkreisquote. Was heißt ein Tippkreisquote? Ich habe keine Ahnung, deswegen. Achso, der Tippkreis. Oh Gott, wir ziehen mit unseren 3% die ganzen 20% darunter. Ja. Tja. Also ich habe einen korrekten Tipp. Ja, immerhin. Ist besser als gar keiner. Also wir sehen schon... Stefan, mit du versuchst immer das Positive zu sehen. Aber das ist Quatsch. Red das doch nicht schön. Das ist einfach scheiße. Wir stinken hier ab. Nein. Also wir haben das Ding selber programmiert. Warum dann nicht so, dass wir auch immer gewinnen? Stimmt, ja, das ist ja kein Thema. Aber ich muss sagen... Du musst doch nur nach dem Spiel sagen, welchen Tipp Stefan eintragen soll. Ich hab bei der letzten WM, habe ich auch nur ein richtiges Ergebnis. Da bin ich dieses Jahr schon besser. Also, Grüße an zu breit für Sessel. Ihr seid richtig gut im Tippspiel. Ihr seid weit oben. Warum auch immer. Aber das ist doch nur eine Person. Das dreht sich das doch hier alles um. Das ist der Johannes, Hannes. Genau. Aber der Marc macht er auch mit. Der ist auch, glaube ich, eher im Mittelfeld. Welcher Marc? Ach, der? Der Laue. Der Laue Marc. Ja. Das ist... Und von daher, das Duell ist noch nicht zu Ende. Die WM geht noch 2 Wochen und wir schauen mal, wie es am Ende ist. Eben. Und ich habe mal gehört, nicht am Anfang schon vorne sein, sondern kurz vorm Ziel aufholen. Ja, gewinnt, von hinten das gewinnen tut aufholen. Der als erstes durchs Ziel kommt, nicht der die ganze Zeit vorne war. Oh. Oder frei übersetzt, hinten sind die Entenfett. Ja. Richtig. Ja. So, oder passend dazu habe ich gestern bei Instagram, krasser Themenwechsel, ein cooles Zitat gefunden. Da war nämlich eine Influencerin, die fing so an, mich hat gerade eine Freundin angerufen, sie hat ihren Geburtstagskuchen versehentlich runterfallen lassen. Und dann meinte sie im Laufe des Gesprächs, ist das nicht verrückt, ausgerechnet am Geburtstag. Und da hat einer, oh, jetzt muss man kurz mal aufhören. Ja, der hat uns gesehen, der Krankenwagen, und hat gleich die Sirene ausgemacht. Ja, weil ich gewarnt habe mit einer Handgeste. Genau. Da hat einer im Kommentar dann geschrieben, na, was für ein Zufall, am Geburtstag, wann denn sonst? Ja, also. Und an der Stelle, recht hat er. Reden ist Schweiger, Reden ist Schweigen und Silber ist Gold. Reden ist Till Schweiger, Reden, ja. Okay. Gut, ich würde sagen, wir kommen zu den, nein, zu den Filmtipps. Meinst du, wir müssen langsam mal... Eine Stunde, wir 22 haben schon. Minuten. Ja, dann, dann gibt es nur einen ganz kurzen, schnellen Filmtipp. Ihr müsst unbedingt in der ARD-Mediathek Geheimnisvoller Ort euch angucken. Ui. Eine wunderschöne Serie, 11-teilig, 45 Minuten. Ja. Da werden die historischen Entstehungsgeschichten von Adlon, Adlershof, super interessant, ja. Ostbahnhof und Co. gezeigt. Muss Kreuzberg. Man sich, ja. Einfach angucken, ist wirklich, wirklich also, sehr informativ, wer was über Berlin lernen will. Das auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch in der RBB ARD-Mediathek auch dieses 24 Stunden Berlin. Ja, das ist auch gut, ne? Stadtbezirksweise, ne? Was das? Das ist was ganz Neues. Das ach, nee, haben das sie ist jetzt was vor anderes. Ein paar Wochen. Da hatte das Premiere. Musst du auch nochmal gucken? Premiere habe ich nicht. Nein, es hatte Premiere. ja, also die Mediatheken total spannend. Und ausführliche Filmtipps dann natürlich wieder in der nächsten Folge gerne. Wahrscheinlich. Ihr ja, hört heraus, es wird eine nächste Folge geben. Und ich hatte ja schon gesagt, Sommerpause kennen wir nicht. Ja. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Aber zuvor erzählen wir euch sagen. Noch ein bisschen. Oh, oh, ich habe auch Angst bekommen gerade. Schon. Was mache ich jetzt mit meinen guten Witzen? Du ziehst dir durch die Verabschiedung durch und wow. Ich habe meinen Witz noch gar nicht erzählt. Kommt später, geht früher. Genau. Wir bitten die Leute, die morgens früher kommen, rechts zu laufen, damit sie mit den Leuten, die abends später gehen, nicht zusammenschlagen. Kommen. Nee, genau. Die morgens etwas später kommen sollen, rechts laufen, damit sie mit den Leuten, die abends etwas früher gehen, nicht zusammenschlagen. Du musst solche Sachen vorher üben. Ja, ich weiß. Definitiv. Nein, wieso? Man kann sich das auch selber zusammensetzen. Hier, spuck aus, die legst mir selber zusammen. Habe ich heute erst so gehört. Ist so. Stefan, dein, wie? Dein Spruch jetzt. Ach so, jetzt geht's los. Witzbattle in Folge 141. Und der Erste wieder da, deswegen kann er anfangen. Der Marc. Also. Ich darf einleitende Worte vorausschicken. Vom großen Jürgen von der Lippe habe ich gehört, dass Schopenhauer ja mal gesagt haben soll, heiraten hieße, das Möglichste zu tun, um einander zum Ekel zu werden. Hm. Mit meiner Auswahl an Ehewitzen versuche ich, diesen Gedanken einfach mal einzufangen. Sehr gut. So, im ersten heißt es, der kleine Sohn schaut sich den neuen Pelzmantel seiner Mutter an und meint, muss das arme Vieh dafür aber gelitten haben. Darauf die Mutter recht wütend, sag mal, wie sprichst du eigentlich über deinen Vater? No. Zwei Gärtner unterhalten sich, sagt der eine. Ey du, ich habe gehört, das soll Pflanzen gut tun, wenn man mit ihnen redet. Da sagt der andere, okay, dann nehmen wir jetzt nach hinten und beleidige das Unkraut. Ja. Na? Thema Urlaub, habe mich ja vorbereitet. Ne? Also, meine Frau bestimmt, wohin wir in Urlaub fahren. Mein Chef bestimmt, wann wir fahren. Und meine Bank, wie lange. Ja. Kennt man ja. Oh, ja. Ein Ehepaar liegt abends im Bett, er liest. Da kommt sie dazu und sagt, Liebling, ich möchte, dass du mich an drei ganz besonderen Stellen küsst. Aha, sag doch mal, Liebling, wo denn? Na, Honolulu, Paris und auf Hawaii. Ja. Sehr gut. Ein Schotte kommt in eine Gärtnerei, wo man sich das Gemüse direkt von der Pflanze aussuchen kann. Er steht vor einer riesigen Gurke und sagt, was kostet die? 2 Pfund. Okay. Geht zu einer ganz mickrigen Gurke und sagt, und die? 6 Pence. Okay, alles klar, ich nehme die, hole ich in 6 Wochen ab. Alles klar. Mhm. Sehr gut. Was war denn das Beste an deinem Skiurlaub? Na, der Moment, in dem der Gips runter konnte. Sehr schön. So, der hier wird euch gefallen. Karl ist zu Besuch bei seinem Freund Willi und dessen Frau. Während des gesamten Abendessens spricht Willi seine Frau nur mit Schatzi, Mausi, Engelchen und so weiter an. Nach dem Essen, als die beiden Herren dann mal eine kurze Zeit alleine sind, spricht Karl seinen Kumpel an und sagt, Mann, ich finde das voll cool, dass du deine Frau und auch nach all den Ehejahren immer noch so mit so Kosenamen ansprichst, wie ein junger Verliebter. Und darauf sein Freund, nun um die Wahrheit zu sagen, ich habe vor 3 Jahren ihren Namen vergessen. Oh, sehr gut. Das darf nicht passieren. Sehr gut. So, wir sind auf einem Flughafen, nur für den Kontext. Der Tower verliert einen Flieger aus dem Blick und funkt: Delta Yankee Alpha 029er, Ihre Höhe und Position bitte. Darauf der Pilot: Ich bin 1,82 Meter und sitze vorne links. Ja, ja, ja, ja. Kenn ich. Sein erster Flug wahrscheinlich. Familie Müller kommt aus dem Urlaub aus Italien zurück. Da fragt der Nachbar: Haben Sie denn auch den Brenner überfahren? Da sagt Herr Müller: Ja, wir haben einen überfahren, aber ob der jetzt Brenner hieß? Ja, sehr schön. Wollt ihr noch einen Bonuswitz? Ja, von aber dir. Ja, ich mache nicht mit, ich höre diesmal nur zu. Okay, sehr gerne. Die Tochter sitzt im Zimmer und versucht sich an einem Kreuzworträtsel. Na, bei der einen Sache, da stockt sie ein bisschen, fragt ihren Vater: Vati, sag doch mal, hier Lebensende mit 3 Buchstaben. Ehe. Mhm, sehr gut. René, du nicht? Du setzt aus? Nein, also... René ist durch. Ein Mann ist in der Umkleidekabine mit seinem Kumpel. Wir haben wahrscheinlich Sport vorher gemacht. Da sagt er: Hä, seit wann trägst du Spitzenunterwäsche? Und da sagt er: Ja, seit meine Frau sie im Auto gefunden hat. Ja. Genau. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Nee, noch nicht on air. Auf air hatten wir ihn schon 2 Mal. Sicher? Na gut. On air noch nicht. Wenn nicht, hört euch die letzte Folge an. Kann sein, dass wir den ja auch schon hatten. Der letzte für heute. Ein Ehepaar aus der Stadt verbringt den Urlaub auf dem Bauernhof. Eines Tages stehen sie zusammen mit dem Bauern an der Koppel und beobachten den Zuchtbullen beim Decken der Kühe. Da fragt die Ehefrau den Bauern: Sagen Sie mal, wie oft kann der eigentlich am Tag? Da sagt der Bauer: Ja, wenn es sein muss, an die 30 Mal. Und sie: Hast du gehört, Schatz? Mhm. Da fragt er den Bauern: Aber doch nicht immer dieselbe Kuh, oder? Und der Bauer: Nee, natürlich nicht. Da sagt er: Ah, hast du gehört, Süße? Ja, sehr gut. Den kannte ich noch nicht. Das nee? Nein, das ist gut. Das ist okay. Neu. Muss im Urlaub gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Oder auf kurz Kreta eingeschlafen. Ja. Gut, ihr Lieben, das war ja mal eine besondere Folge. Was war denn besonders? Na, Marc ist wieder da. Ach so. Marc ist später dazu gekommen. Da, zu spät. Marc hat aus seinem Urlaub berichtet. Ja. René hat Marc geärgert. genau. Wie nur er es kann. Und jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen. Es sei denn, ihr habt noch eine Weisheit des Tages oder ein Zitat. Sonst machen wir jetzt es los. Gibt eine Weisheit des Tages und die lautet: Schaltet in 2 Wochen wieder ein. Das ist sehr weise. Und sehr wenn gut. Nicht, kommt Marc vorbei. So auf seinem Fahrrad. Genau. Das von einem Raspberry Pi gesteuert wird. genau. Also, okay. Genießt den Sommer. Schöne 2 Wochen. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ah, du kannst ruhig noch ein Stück nach da, weil hier ist ja die Nein, Mitte. Nein, ich will noch. Hier ist ja die Mitte. Wieso? Na, wenn Marc kommt, kann ich mich ein bisschen anschmiegen an dich? Nee, ist mir zu warm. Oh Gott, ich darf nicht mal mit dem Fuß irgendwo gehen kommen. Das ist ja Warum? Enger als im ICE. Lass das so. Berühr das nicht. Ja. Jetzt haben wir ja erstmal ein bisschen Platz, solange genau. Der Marc nicht hat. Wir können uns also ganz gemächlich aneinander gewöhnen. So. Schalum, badum, brim, bedem, brum, brum, derem. Ich bin, glaube ich, ready. Ja? Okay. Also das Wasser kommt ein bisschen dann von der Seite, aber das ist doch gar nicht so schlecht, so einseitig. Und hier kommt ein bisschen Autolärm. Sehr, genau. Also das wird ein guter Mix aus Wasser und Autolärm. Ja. Und Kinder aber kommen bestimmt auch noch, habe ich schon bestellt. Du hast ja die 500 Euro für den Rekorder nicht umsonst bezahlt. Das heißt, Richtig. Er sollte eigentlich den Sound von vorne nehmen. Ja. Ich kann ja kurz mal testweise hinter das Mikrofon Nein. gehen, ob er mich hört. Also, so ist gut, René. Dann komm mal wieder vor das Mikrofon. So, haben wir es? Und immer, wenn ich komme, ja. klappert die Latten. Richtig. Das sind Stefans Knochen. die okay. aneinander scheppern. Setz dich hin, der ist noch nicht fertig. Setz dich okay. gefälligst hin. Ja. Und ich muss euch jetzt wieder sagen, wo wir in der Sendung gesprochen haben. Ah ja, stimmt, da war ja was. Heute sprechen wir über die Evolution des Handgepäcks. Das ist ja toll. Kann man dazu auch tanzen? Vielleicht, aber man kann es nachlesen. Nämlich im ARD-Videotext auf Seite 137. Sehr gut. Die scheiß Pause, die du gerade hattest, schneidest du bitte raus. Ja, kann ich rausschneiden. Musst du nur gucken, ob das passt zum Mann. Das ging ja, sehr schnell. Ey, das ist wirklich, also da muss man mal sagen, ja? Top-Performance. Wie? So aus dem Hut, aus dem Stegreif, völlig kreativ. Ja, logisch. So schnell kannst so schnell reagieren die Fußballspieler nicht mal, wenn sie den Ball vor die Füße kriegen und dann entscheiden müssen, schieße ich den jetzt selber ins eigene Tor oder vorher an den Kopf meines Kollegen. Der Fußballer, der, als er von Rummenigge angespielt, sich frug, wohin des Leders Run er flanken sollte, nach rechts auf Müllers Schuss gewaltigen Fuß, nach links, wo schon das Lockenhaupt des Uli Hoeneß nach dem Ball sich reckt. Mhm. Echt, du meinst die ganzen Otto-Dinger? Ich kannte die aus den 80ern, dieses eine Konzert, welchen Tonband davon hatte. Kannte ich in- und auswendig. Ja. Ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Und Marc nimmt jetzt, daher kommt der Spruch, die Zigarette danach. Ja, war die schön. Die Zigarette nach der Podcast-Folge. War jetzt schon. Erstmal liegen bleiben. Aber nicht so lange, nicht, dass man festklebt. Und der schläft hier auf der Bank dann ein. Weil ich gehen früher lang war, sehe ich Marc hier noch liegen. Rauch du deine Zigarette, Fahrrad ist weg. Schlaf ein. Du wirst hier nicht alleine schlafen, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Vielleicht legt sich einer zu Vorhin hat nämlich schon einer hier geschlafen. Du kannst jetzt noch nicht was sagen für die Outtakes für deinen Chef. Nee. Da wird doch alles rausgeschnitten. Ich würde jetzt einfach mal das Aufnahmegerät ausmachen. Tschüss. Ja, und die Kamera.